lavori. Adesso preghiamo il professor Werner di portarci nella discussione sul revisionismo, no, revisionismo streit e l'interpretazione sociale democratica. Per giù nello stesso periodo, certamente ci sono certe parallele tra questa situazione e quello che abbiamo parlato stamattina. Meine Damen und Herren, wenn im Folgenden der Revisionismus-Streit in der deutschen Sozialdemokratie um die Jahrhundertwende in dem engen Rahmen eines Referats behandelt werden soll, dann ist es unerlässlich, Abgrenzungen vorzunehmen und Akzente zu setzen, die es erlauben, die für das Phänomen als zentral erscheinenden Punkte mit der gebotenen Gründlichkeit zu behandeln, andere Aspekte dagegen aufzuklammern. Eine solche Abgrenzung und Akzentuierung kann sich bestimmter begrifflicher Unterscheidungen bedienen, indem sie zunächst den Revisionismus von Phänomenen absetzt, mit denen er zwar in engem Zusammenhang steht, von denen er jedoch nichtsdestoweniger unterschieden werden kann und muss. In diesem Sinne ist vor allem von reformistischen Bestrebungen zu sprechen, die sich in der deutschen Sozialdemokratie nach dem Fall des Sozialistengesetzes 1890 geltend machten und entfalteten. Als deren Ausprägung kann man die von Georg von Vollmar verkörperte, von den besonderen bayerischen oder auch allgemein süddeutschen Bedingungen geprägte, aber auch in weiteren Kreisen der Sozialdemokratie sich entwickelnde Bereitschaft zur praktischen Reformarbeit innerhalb und mit Hilfe des bestehenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems zur Erreichung von Nahzielen im Interesse vor allem der Arbeiterschaft nennen. Man kann weiter auf die Bestrebungen der sozialistischen Gewerkschaften hinweisen, die schnell wachsende Neigung zeigten, sich auf praktische Tagesarbeit zu konzentrieren und jede weitergreifende theoretische und politische Funktionalisierung als Störung ihrer pragmatischen Reformtätigkeit von Seiten der mit ihr zunächst aus Ängsten verbundenen sozialdemokratischen Partei zurückzuweisen oder als inopportun zu ignorieren. Diese reformistischen Ansätze prägten zwar den historischen Kontext mit, innerhalb dessen sich der Revisionismusstreit entwickelte, und sie wurden in seinem Verlauf ausgiebig aufgegriffen. Der Revisionismusstreit greift jedoch insofern über den Reformismus hinaus, als er in grundsätzlichen Erörterungen wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten Rechnung zu tragen suchte, auf die der Reformismus in seiner Politik pragmatisch reagierte. Das bedeutet nicht, dass der Revisionismus einfach als die Theorie des Reformismus anzusehen ist. Dem steht vielmehr entgegen, dass die genannten reformistischen Ansätze sich aus ihrem vorwiegend pragmatischen Charakter heraus gegenüber einer Theoretisierung ihrer Position gleichgültig oder sogar ablehnend verhielten. Der Revisionismus ist vielmehr als eine Auseinandersetzung eigenen Charakters mit der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation um die Jahrhundertwende anzusehen, zu der er sich zwar unter vielfacher Berufung auf Marx und Engels und doch auch in einem auf die veränderten historischen Umstände zurückgeführten, explizit geäußerten Widerspruch gegen einige ihrer Grundannahmen herausgefordert fühlte. Wenn im Folgenden dem Revisionismus in diesem Verständnis nachgegangen wird, so muss wegen der gebotenen Konzentrierung darauf verzichtet werden, die volle Breite seiner persönlichen und damit auch sachlichen Ausprägungen zu berücksichtigen. Vielmehr soll die Darstellung bewusst auf Eduard Bernstein zugespitzt werden, der die bahnbrechende und prägende Persönlichkeit des Revisionismus in Deutschland war. Das bedeutet, dass Beiträge zum Revisionismus, wie sie Konrad Schmidt, Eduard David und andere leisteten, nicht explizit aufgegriffen werden. Was die zeitliche Entwicklung des Revisionismusstreites angeht, so erfolgt in dem Referat eine Eingrenzung auf die Anfangsphase, in der die entscheidenden Positionen Bernsteins zuerst vorgetragen wurden und in der sie auf dem Parteitag in Hannover zum ersten Mal zum Gegenstand einer umfangreichen parteioffiziellen Debatte gemacht wurden, da damit der Charakter des Revisionismusstreits und die verschiedenen Positionen bereits eindeutig zu bestimmen sind. Selbst wenn der Streit selbst noch jahrelang weitergeführt wurde und auf dem Parteitag in Dresden zu einem weiteren Höhepunkt gelangte. Aus der Darstellung ausgeklammert bleiben verwandte Erscheinungen zum deutschen Revisionismus in anderen europäischen Ländern. Es wäre zum Beispiel der Behandlung wert, in welchem Verhältnis Benedetto Croce und seine Marxismuskritik zum deutschen Revisionismus steht. Ich darf in diesem Zusammenhang auf eine Darstellung von Bo Gustafsson verweisen, die wohl demnächst in italienischer Übersetzung auch greifbar sein wird. Auf die Literatur will ich hier nicht weiter eingehen, das würde Zeit erfordern. Wer da bestimmte Interessen hat, dem gebe ich gerne entsprechende Angaben. Die Konzentrierung der Darstellung auf Bernstein hat nicht nur den praktischen Grund der Eingrenzung des Themas, sondern sie ist insofern auch sachlich gerechtfertigt, als Revisionismus und Revisionismusstreit durch bestimmte Gegebenheiten, die die Person Bernsteins betrafen, einen besonderen Akzent bekam. So besaß Bernstein innerhalb der deutschen Sozialdemokratie eine besondere Stellung, die sich darauf stützte, dass er langjähriger, erfolgreicher und anerkannter Herausgeber der während der Geltungsdauer des Sozialistengesetzes in der Schweiz, später in London erscheinenden parteioffiziellen Zeitung der deutschen Sozialdemokratie war. Das machte Bernsteins Bedeutung in etwa vergleichbar mit der damaligen Stellung Karl Kautskys, des Herausgebers der maßgebenden Zeitschrift der deutschen Sozialdemokratie der Neuen Zeit, mit dem Bernstein auch ideologisch und freundschaftlich aufs Engste verbunden war. Eine zusätzliche Förderung von Bernsteins Ansehen ergab sich daraus, dass er ab 1888 nach seiner durch die Schweizer Behörden erzwungenen Übersiedlung nach London in engem Kontakt zu Friedrich Engels trat, der damals die höchste Autorität des marxistischen Sozialismus darstellte. Die ständige Mitarbeit an der Neuen Zeit und seine Korrespondententätigkeit für den Vorwärts, das Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie, sowie seine Autorschaft des zweiten praktischen Teils des Erfurter Programms erwiesen Bernstein als einen der führenden Repräsentanten und Publizisten der Partei, der neben Kautsky als Vertreter einer jüngeren Generation wie kaum ein zweiter die Anwendung und Propagierung marxistischer Vorstellungen in Programmatik und Tageskampf der deutschen Sozialdemokratie trug und dessen Ansehen nach dem Tod von Engels 1895 noch dadurch gesteigert wurde, dass Engels ihn mit August Bebel zusammen als seinen literarischen Nachlassverwalter ausgewählt hat. Sieht man von Äußerungen Bernsteins ab, die durch ein historisches Problem der Revolution von 1848 herausgefordert waren, so finden sich die ersten deutlichen Ausprägungen seines Revisionismus in einer Artikelserie Probleme des Sozialismus, die in den Jahren 1896 bis 1898 in zahlreichen Folgen in der Neuen Zeit erschien. Bernstein bezeichnet in dem ersten Artikel der Serie die Tatsache, Zitat, dass die Sozialdemokratie in allen Ländern in ersichtlichem Vorrücken begriffen ist, Zitat Ende, als die grundlegende Anregung zu seinen Überlegungen. Zitat, wenn es nun aber sehr voreilig wäre, aus dieser Tatsache folgern zu wollen, dass wir schon am Vorabend des endgültigen Sieges des Sozialismus stehen, so ist es doch erlaubt, aus der weiten Verbreitung des sozialistischen Gedankens und den korrespondierenden Erscheinungen in Produktion, Handel, Verkehr, Berufsleben und Arbeiterbewegung den Schluss zu ziehen, dass wir uns mit Riesenschritten der Zeit nähern, wo die Sozialdemokratie ihren heute noch wesentlich kritischen Standpunkt wird in dem Sinne modifizieren müssen, dass sie über das Gebiet von Lohn, Arbeiterschutz und ähnlichen Forderungen hinaus mit positiven Reformvorschlägen herauszutreten haben wird. Wir stehen in den fortgeschrittenen Ländern am Vorabend, wenn nicht der Diktatur, so doch eines sehr maßgebenden Einflusses der Arbeiterklasse respektive der sie vertretenden Parteien. Und es kann deshalb nicht überflüssig sein, einmal das geistige Rüstzeug zu untersuchen, mit dem wir dieser Epoche entgegengehen. Soweit Bernstein. Die Grundvoraussetzung für Bernsteins Erörterungen ist also die Feststellung einer einschneidenden Wende, die durch die erreichte Entfaltung der sozialdemokratischen Bewegung in den wichtigsten Ländern Europas heraufgeführt erscheint und deren entscheidendes Charakteristikum in dem bevorstehenden maßgebenden politischen Einfluss dieser Bewegung gesehen wird. Diese Grundvoraussetzung stellt das verbindende Element der Thematik und Durchführung sonst uneinheitlichen Beiträge Bernsteins dar, insofern sie als Herausforderung stets im Hintergrund steht und auf sie hin Bernsteins Argumentationen ausgerichtet sind. Der Sozialdemokratie wird also von Bernstein zur Aufgabe gestellt, die Oppositionsmentalität ihrer bisherigen Wachstumsperiode zu überwinden und in klarer Erkenntnis dieser Aufgabe Schritt für Schritt die Gestaltung der Gesellschaft in ihrem Sinne in Angriff zu nehmen. Welche Folgerungen zieht Bernstein nun im Hinblick auf die von ihm konstatierte neue Machtposition der Sozialdemokratie? Sie lassen sich um drei Problemkomplexe gruppieren. Um die Auseinandersetzung mit sozialistischen Revolutionserwartungen, um die Klärung des sozialistischen Staatsverständnisses, um die Eröffnung des Verhältnisses von wissenschaftlichem Sozialismus und Ethik. Scharfe Kritik übt Bernstein an den sozialistischen Vorstellungen, die von einer Revolution den Sprung von der kapitalistischen in die sozialistische Gesellschaft erwarten. Er sieht in ihnen ein starkes utopisches Element, das den Blick verstelle für die tatsächlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse und die von ihnen ermöglichte bzw. die durch sie geforderte sozialistische Politik. Diese utopische Betrachtungsweise sei der Grund dafür, dass beispielsweise Ansätze zu einer partiellen Kollektivierung durch staatliche oder städtische Übernahme von Produktions- und Betriebszweigen zu Unrecht als Staats- und Gemeindekapitalismus verschrien würde und dass generell alle Reformmaßnahmen vor der großen revolutionären Krise als mangelhaftes Blickwerk angesehen würden. Im Hinblick auf die erwartete Revolution unterschätze und vernachlässige die Sozialdemokratische Partei die aktuelle Bedeutung der Möglichkeit, Teilbereiche der Wirtschaft unter öffentliche Kontrolle zu bringen. Sie versäume die Reflexion über kurzfristige Reformziele und über ihre funktionale Zuordnung zu dem vom Sozialismus angestrebten allgemeinen Umwälzungsprozess und überlasse das Feld einem reformerischen Eklektizismus, ohne ernstlich seine Korrektur mit den Mitteln des wissenschaftlichen Sozialismus in Angriff zu nehmen. Der wissenschaftliche Sozialismus in seiner Prägung durch Marx und Engels werde seinerseits durch den Rekurs auf Klassenkampf und zwangsläufige ökonomische Entwicklung vorschnell als entscheidendes Argument für die erwartete revolutionäre Entwicklung in Anspruch genommen. Darin sieht Bernstein eine dogmatische Auffassung der Wissenschaftlichkeit des Sozialismus. Zitat: So wenig nun die fundamentale Wichtigkeit dieser beiden Triebkräfte, nämlich Klassenkampf und zwangsläufige ökonomische Entwicklung, geleugnet werden soll, so ist doch klar, dass bei der ausschließlichen und unqualifizierten Verweisung auf sie sehr viel unbestimmt gelassen wird, was gerade den Sozialismus, wenn anders er wirklich Wissenschaft sein soll, zu erklären oder zu ermitteln hat. Die Einsicht in die Triebkräfte und den bisherigen Gang der gesellschaftlichen Entwicklung ist von sehr mäßigem Wert, wenn sie mit ihren Folgerungen da abbricht, wo eben das bewusste und planmäßige Handeln einzusetzen hat. Bernstein war also nicht gewillt, sich mit der Verlängerung der rückblickend konstatierten Entwicklungslinien in die Zukunft zufrieden zu geben und darüber geplantes Handeln in der Gegenwart zu versäumen. Von dieser Kritik ausgehend prüft Bernstein in seinen Beiträgen die Realisierbarkeit einer schnellen, revolutionären Umwälzung als Endziel der Entwicklung, da von dieser Realisierbarkeit der Charakter des von ihm geforderten bewussten und planmäßigen Handelns weitgehend abhängig sein musste. Eine schnelle, revolutionäre Umwälzung setzte eine weitgehende Gleichartigkeit der Wirtschaft voraus, die zwar von Marx und Engels als Folge des kapitalistischen Konzentrationsprozesses vorausgesagt worden sei, die jedoch nach Bernsteins Auffassung in einer kritischen Analyse für die Gegenwart empirisch verifiziert werden müsste. Durch Auswertung von preußischen Industriestatistiken und parallelen Untersuchungen über die Entwicklung der Landwirtschaft glaubt Bernstein nun nachweisen zu können, dass Marx und Engels zwar die Konzentrationstendenz richtig gesehen hätten, dass diese Tendenz jedoch durch gegenläufige Entwicklungen verzögert oder stellenweise sogar neutralisiert würde. Die Folge davon sei, dass die Gleichförmigkeit der Wirtschaft noch keineswegs erreicht sei, dass deshalb einer plötzlichen Vergesellschaftung der Wirtschaft infolge einer revolutionären Umwälzung von der Struktur der Wirtschaft her Hindernisse entgegenstehen, die sie unmöglich machten. Schon das Eintreten einer revolutionären Krise, die Marx und Engels von der Steigerung der inneren Widersprüche des kapitalistischen Systems erwartet hätten, sei jedoch durch die Veränderung der Verhältnisse in der Gegenwart unwahrscheinlich geworden. Das kapitalistische System sei vielmehr durch die Entwicklung des Verkehrswesens, durch die Ausbildung des Kreditwesens und durch die Entwicklung von Kartellen in der Industrie anpassungsfähiger und beweglicher geworden. Die Gefahr wirtschaftlicher Krisen sei daher zurückgegangen und weiterhin eintretende Krisen würden sich voraussichtlich auch auf einzelne Wirtschaftssektoren beschränken. Angesichts der verbliebenen Uneinheitlichkeit der Wirtschaft würde eine revolutionäre Umwälzung die Sozialdemokratie vor unlösbare Probleme stellen und sie damit in eine Niederlage führen. Zitat: Sie könnte den Kapitalismus nicht wegdekretieren, ja ihn nicht einmal entbehren, und sie könnte auf der anderen Seite ihm nicht diejenige Sicherheit gewährleisten, deren er bedarf, um seine Funktionen zu erfüllen. An diesem Widerspruch würde sie sich unrettbar aufhalten und das Ende könnte nur eine kolossale Niederlage sein. An eine schlagartige allgemeine Expropriation sei daher in keinem Fall zu denken, sondern entweder werde es bei mangelnder Einsicht der Herrschenden zu einer vorzeitigen Umwälzung kommen, die dann nur politische Folgen haben werde, ohne zu einer schnellen und tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umwandlung führen zu können, oder das schrittweise Zurückweichen des Bürgertums werde von sich aus eine plötzliche Umwälzung verhindern. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Idee einer revolutionären Umwälzung für Bernstein vor allem ein Hindernis für die Reflexion aktueller Probleme innerhalb der Sozialdemokratie war. Die kurzfristige Realisierung der revolutionären Umwälzung galt Bernstein wegen der Anpassungsfähigkeit des kapitalistischen Systems als unwahrscheinlich. Im Hinblick auf die erhaltene differenzierte Besitzstruktur charakterisierte er sie auch als unzeitgemäß und verfrüht und deswegen auch für die Sozialdemokratie unerwünscht, da sie ihre Organisationskraft überfordern müsse. Gegenüber einer revolutionären Umwälzung und der in ihr liegenden Utopie einer schlagartigen Einführung der sozialistischen Gesellschaft denkt Bernstein daher das Augenmerk auf die täglich mögliche und zu leistende partielle Realisierbarkeit sozialistischer Ideen. Zitat: Dagegen ist es meine feste Überzeugung, dass schon die gegenwärtige Generation noch die Verwirklichung von sehr viel Sozialismus erleben wird. Wenn nicht in der patentierten Form, so doch in der Sache. Die stetige Erweiterung des Umkreises der gesellschaftlichen Pflichten, das heißt der Pflichten und der korrespondierenden Rechte der Einzelnen gegen die Gesellschaft und der Verpflichtungen der Gesellschaft gegen die Einzelnen, die Ausdehnung des Aufsichtsrechts der in der Nation oder im Staat organisierten Gesellschaft für das Wirtschaftsleben, die Ausbildung der demokratischen Selbstverwaltung in Gemeinde, Kreis und Provinz und die Erweiterung der Aufgaben dieser Verbände, alles das heißt für mich Entwicklung zum Sozialismus oder, wenn man will, stückweise vollzogene Verwirklichung des Sozialismus. Die Übernahme von Wirtschaftsbetrieben aus der privaten in die öffentliche Leistung wird diese Entwicklung natürlich begleiten, aber sie wird nur allmählich vor sich gehen können. Und zwar nötigen triftige Zweckmäßigkeitsgründe hier zur Mäßigung. Zur Ausbildung und Sicherung guter demokratischer Betriebsführung gehört vor allem Zeit. So etwas lässt sich nicht extemporieren. Es ist aber auch, sobald die Gemeinschaft in ihrem Rechte der Kontrolle der wirtschaftlichen Verhältnisse von ihrer Kontrolle der wirtschaftlichen Verhältnisse gehörigen Gebrauch macht, die faktische Überführung von wirtschaftlichen Unternehmungen in öffentlichen Betrieb nicht von der fundamentalen Bedeutung, wie man gewöhnlich glaubt. In einem guten Fabrikgesetz kann mehr Sozialismus stecken als in der Verstaatlichung einer ganzen Gruppe von Fabriken. Ich gestehe es offen, ich habe für das, was man gemeinhin unter Endziel des Sozialismus versteht, außerordentlich wenig Sinn und Interesse. Dieses Ziel, was immer es sei, ist mir gar nichts, die Bewegung alles. Und unter Bewegung verstehe ich sowohl die allgemeine Bewegung der Gesellschaft, das heißt den sozialen Fortschritt, wie die politische und wirtschaftliche Agitation und Organisation zur Bewirkung dieses Fortschritts. Zitat Ende. Ich habe Bernstein in dem vorstehenden Zitat besonders ausführlich zu Wort kommen lassen, weil er dort sein Ziel besonders prägnant formuliert. Nicht von ungefähr ist vor allem der letzte Abschnitt in der Polemik gegen ihn immer wieder herangezogen worden. Er formuliert die Präferenz jedes konkreten Schrittes zur Unterwerfung von Staat und Wirtschaft unter die demokratische Kontrolle der Gesellschaft vor jeder dogmatisch konstruierten, umfassenden Patentlösung und macht damit das Generalthema von Bernsteins Bemühen deutlich, die Beseitigung aller ideologischen Hindernisse, die eine Erfassung und Interpretation der Wirklichkeit mit dem Ziel einer schrittweisen Entwicklung des Sozialismus im Wege stehen könnten, und die Aufwertung von Ansatzpunkten zu einer solchen schrittweisen Entwicklung des Sozialismus. Es liegt in der Konsequenz von Bernsteins Grundvoraussetzung des bevorstehenden sozialdemokratischen Machtantritts, wenn er sich in seiner Artikelserie ausführlich auch mit dem Schicksal des Staates unter dem Einfluss der Herrschaft des Sozialismus befasst. Wie er bei seinen Überlegungen über die Revolution, die Vorstellung des Klassenkampfes und der notwendigen ökonomischen Entwicklung als Argumente gegenüber der Untersuchung des empirischen Befundes und der empirischen Probleme beiseite geschoben hatte, so verfuhr er hier mit Engels Feststellungen über das Absterben des Staates nach Durchführung der sozialistischen Revolution. Für Bernstein ging es nicht primär um die Frage nach dem Schicksal des Staates als Instrument der bürgerlichen Klassenherrschaft, sondern um die Umstrukturierung von Steuerungsfunktionen in Wirtschaft und Gesellschaft, auf die auch eine immer mehr sozialistisch beeinflusste und schließlich auch sozialistische Gesellschaft nicht verzichten könne. Es ging ihm um den sozialistischen Staat. Die Wahrung des Gemeininteresses in einer differenzierten und sich immer mehr differenzierenden Wirtschaft erforderte nach Bernsteins Ansicht einen Verwaltungskörper, die sich von dem bestehenden Staat nur graduell unterscheiden können. Auch der sozialistische Staat brauche Gesetze und Beamte und er könne auch auf Zwangsmaßnahmen gegen Verbrecher nicht verzichten. Da auch der sozialistische Staat auf die Leistungen der Bürger für das Gemeinwesen angewiesen sei und damit einer allgemeinen Steigerung des Verantwortungsbewusstseins des Einzelnen gegenüber der Allgemeinheit nicht zu rechnen sei, müsse an dem gegenwärtig schon geltenden Prinzip der wirtschaftlichen Selbstverantwortlichkeit festgehalten werden, nach dem Grundsatz, dass wer nicht arbeiten will, nicht essen soll. Zitat: Selbstverantwortlichkeit ist bekanntlich nur die eine Seite eines sozialen Prinzips, dessen andere Seite persönliche Freiheit heißt. Die eine ist ohne die andere nicht denkbar, so widerspruchsvoll es klingen mag. Die Idee der Aufhebung der Selbstverantwortlichkeit ist durchaus antisozialistisch. Ihre Alternative hieße entweder vollendete Tyrannei oder Auflösung jeder Gesellschaftsordnung. Die Sozialdemokratie habe daher ein höchst eigenes Interesse daran, dass ihre Forderungen an den bestehenden Staat nicht dazu führten, das soziale Verantwortungsgefühl zu schwächen, auf dessen Vorhandensein sie für die Zeit ihrer eigenen Herrschaft noch durchaus angewiesen sein werde. Kann das Ziel der Sozialdemokratie nach Bernsteins Auffassung sachlicher Erfordernisse wegen also nicht darin bestehen, den Staat abzuschaffen, so könne sie doch durch die Förderung demokratischer Selbstverwaltungskörperschaften die Verminderung der staatlichen Funktionen anstreben und dadurch der drohenden Herrschaft der Bürokratie entgegenwirken. Bernstein weist also auch in diesem Zusammenhang auf die Unmöglichkeit einer vollständigen Umwälzung hin und weist demgegenüber auf die Möglichkeiten hin, den Einfluss der Sozialdemokratie zugunsten konkreter Verbesserungsmöglichkeiten einzusetzen. In seinen Überlegungen über die allgemeine Bestimmung des Kräfteverhältnisses ökonomischer und ideologischer Faktoren durch den Sozialismus suchte Bernstein schließlich die Wichtigkeit der Moral für die Entwicklung des Sozialismus aufzuweisen und damit die Antriebskräfte zu entbinden, die nötig waren, wenn der Sozialismus durch die geforderte tägliche Reformarbeit vorangebracht und verwirklicht werden sollte und nicht durch einen einmaligen revolutionären Umsturz. Bernstein geht in seiner Argumentation von Stellungnahmen Engels und Marx aus, die die Existenz eigenständiger ideeller Triebkräfte bestritten und bemüht sich um den Nachweis, dass sie damit ein unerreichbares Ziel angestrebt hätten, da ideelle Faktoren der Entwicklung einfach nicht zu leugnen seien. Nachdem Bernstein zunächst Interesse und Erkenntnis als solche ideellen Faktoren zu erweisen sucht, konzentriert sich seine Argumentation auf die Bedeutung des moralischen Bewusstseins für den Sozialismus als das eigentlich umkämpfte Problem. Die marxische Theorie lehnt jeden Rückgriff auf die Ethik ab. Schon die Darstellung der Marx'schen Theorie, vielmehr aber noch ihre Popularisierung, machten jedoch reichen Gebrauch von moralischen Vorstellungen, wie zum Beispiel durch den Begriff der Ausbeutung, aber auch durch den des Mehrwerts, der die Auflegung eines allgemeinen Gerechtigkeitsgefühls herausfordere. Zitat: Was die tätigsten Elemente zum Sozialismus zieht, ist das Streben nach einer zweckmäßigen und gerechten Gesellschaftsordnung. Und wenn man genauer untersucht, wird man in 9 von 10 Fällen finden, dass die gerechtere Gesellschaftsordnung da in erster Linie steht. Zitat Ende. In Marx' Lehre selbst machen sich also nach Bernsteins Auffassung moralische Antriebe geltend und auf sie gehe auch die breite Wirkung des Sozialismus zurück. Der Sozialismus könne daher nach seiner Theorie und Programmatik und aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht auf moralische Antriebskräfte verzichten. Er müsse sich vielmehr bemühen, auch ihnen einen entwickelteren Inhalt zu geben. Kehren wir nun kurz zu unserer Ausgangsfrage zurück, welche Konsequenzen Bernstein aus der Tatsache zieht, dass die Sozialdemokratie nach seiner Auffassung an der Schwelle der Macht steht. So wird aus den Überlegungen seiner Artikelserie deutlich, dass es ihm um die Ermöglichung und Entwicklung eines zusammenhängenden, konkreten Reformprogramms für die Sozialdemokratie geht, das erstens von Diskreditierungen befreit ist, die sich aus der Vorstellung eines zwangsläufig aus der ökonomischen Entwicklung resultierenden revolutionären Umsturzes ergeben, das zweitens für seine Aufgabe auf den Staat nicht zu verzichten brauche, sondern ihn mit demokratisierender Tendenz in seine Dienste nehmen kann, und das drittens seine Entfaltung nicht von einer zwangsläufigen ökonomischen Entwicklung zu erwarten hat, sondern von dem aus moralischen Antrieben herzuleitenden Handeln der Menschen. Diese Konzeption versucht Bernstein mit den Lehren von Marx und Engels zu vereinbaren, indem er zwar deren Theorien und ihren Aussagen über Tendenzen historischer Entwicklung zustimmt, aber eindringlich sowohl auf die inzwischen veränderten historischen Gegebenheiten als auch auf Gegenkräfte hinweist, die beide es nötig machten, die Theorien im Hinblick auf den tatsächlichen Entwicklungsstand des Augenblicks zu überprüfen, neu zu interpretieren oder zu korrigieren. Bernstein bezieht sich bei jedem wichtigen Problem auf die Lehren von Marx und Engels und handelt insofern eindeutig als Marxist. Er beansprucht jedoch jederzeit für sich und für die gesamte Sozialdemokratie, demokratische Bewegung, diese Lehren durch die Realität korrigieren zu lassen und zeigt durch die Leichtigkeit, mit der er diesen zweiten Schritt tut, dass er keinesfalls ein marxistischer Dogmatiker, sondern eher ein Sozialreformer war, der sich der marxischen Lehren bediente, solange sie seinem Denken und Handeln im Dienst der Emanzipation der Arbeiterklasse als förderlich erschienen, der ihnen jedoch entschlossen den Abschied gab, wenn und soweit sie ihm das eigene konkrete Handeln und das Handeln der Sozialdemokratischen Partei zu behindern schien. Es ist erstaunlich, dass Bernsteins zumindest unkonventionelle Stellungnahmen einige Zeit verhältnismäßig unbeachtet blieben. Erst sein emphatisches Bekenntnis zum Sozialismus als ständiger Bewegung und die entsprechende Abwertung des sozialistischen Endzieles erregte Aufmerksamkeit und Widerspruch. So kam es 1898, noch vor der Rückkehr Bernsteins aus dem Londoner Exil, auf dem Parteitag der Deutschen Sozialdemokratie in Stuttgart zu einer ersten parteioffiziellen Diskussion über Bernsteins Artikelserie. Bernstein nahm selbst mit einer von Bebel verlesenen Erklärung zu den gegen ihn erhobenen Anschuldigungen Stellung. Er bekräftigte dabei seine Ablehnung, die sozialdemokratische Taktik durch die Aussicht auf eine bevorstehende große soziale Katastrophe bestimmen zu lassen. Entgegen der Annahme des Kommunistischen Manifests habe sich die Zahl der Besitzenden vergrößert und nicht verkleinert. Die Konzentration der Produktion habe sich nicht mit der vorausgesehenen Schnelligkeit vollzogen und sowohl in der Industrie als auch besonders in der Landwirtschaft blieben Betriebe in jeder Größe erhalten. Die ausbeuterischen Tendenzen des Kapitalismus würden auch schon in der Gegenwart auf den Druck der Arbeiterbewegung ihm zurückgedrängt, wenn auch in Deutschland wegen seiner politischen Rückständigkeit noch am wenigsten. Daraus ergebe sich, dass die Sozialdemokratie nicht auf die große Katastrophe zu warten habe, sondern die Arbeiterklasse politisch zu organisieren und zur Demokratie auszubilden und für alle Reformen im Staate zu kämpfen, welche geeignet sind, die Arbeiterklasse zu heben und das Staatswesen im Sinne der Demokratie auszugestalten. Bernsteins Auffassung wurde in der Debatte des Parteitages vor allem von Georg von Vollmar mit Überzeugung unterstützt, der sich 1891 zum Sprecher eines praktischen Reformismus gemacht hatte, ohne dabei grundsätzliche Überlegungen zu einer Revision des theoretischen Selbstverständnisses der Sozialdemokratie zu machen. Schärfste Ablehnung fand Bernstein bei Rosa Luxemburg, die seiner Betonung der Bewegung zum Sozialismus entgegenhielt, dass über die Gewerkschaftsbewegung die Sozialreform und die Demokratisierung des kapitalistischen Staates hinaus allein deren Verknüpfung mit dem sozialistischen Endziel der Eroberung der politischen Macht das Charakteristikum der sozialistischen Parteien ausmacht. Zitat: Die Eroberung der politischen Macht bleibt das Endziel und das Endziel bleibt die Seele des Kampfes. Die Arbeiterklasse darf sich nicht auf den dekadenten Standpunkt des Philosophen stellen, das Endziel ist mir nichts, die Bewegung ist mir alles. Nein, umgekehrt, die Bewegung als solche, ohne Beziehung auf das Endziel, die Bewegung als Selbstzweck ist mir nichts, das Endziel ist uns alles. Eine gedämpfte Kritik an Bernstein brachte Karl Kautsky als Redakteur der Neuen Zeit vor. Gegenüber den Aussagen Bernsteins über die Zunahme der Besitzenden bekräftigte er die parallele Zunahme von Kapital und Proletariat. Ohne diese Parallelentwicklung würde die Sozialdemokratie nie zum Siege kommen. Ebenso wie die Zunahme der Besitzenden bestritt Kautsky ein Vordringen demokratischer Einrichtungen und Gesinnungen, durch die sich Bernstein berechtigt fühle, an einen friedlichen Übergang von der kapitalistischen in die sozialistische Gesellschaft zu glauben. Bernstein habe seine Vorstellungen aufgrund der englischen Zustände gewonnen. In Deutschland liege das Schicksal der Demokratie jedoch ausschließlich in der Hand des Proletariats, während das Verhältnis des Bürgertums zur Demokratie sich negativ entwickele. Demokratie und Proletariat würden immer mehr in die Defensive gedrängt, so dass er, Kautsky, an einen Sieg der Sozialdemokratie ohne Katastrophe nicht mehr glauben könne, wenn er auch noch auf ihn hoffe. Im Ganzen wertete Kautsky die Überlegungen Bernsteins als wertvollen Diskussionsbeitrag, lehnte es aber für sich und die Partei ab, ihren Kampf an diesen Überlegungen zu orientieren. Aus diesen kurz skizzierten Stellungnahmen wird deutlich, dass Bernstein mit Wohlwollen bei stark reformistisch engagierten Abgeordneten wie Vollmar rechnen konnte, dass dieses Wohlwollen sich aber weniger auf seine grundsätzlichen Überlegungen bezog, als auf ihre reformistischen Konsequenzen. Kautsky als Vertreter des marxistisch-orthodoxen Parteizentrums war konziliant in der Form, jedoch eindeutig ablehnend gegenüber Bernsteins für die sozialdemokratische Einflussnahme günstigen Beurteilung der Entwicklungslinien von Staat und Gesellschaft in Deutschland. Gegenüber dieser grundsätzlich unterschiedlichen Einschätzung der Situation blieben Zugeständnisse im Einzelnen von geringer Bedeutung, wenn sie nicht für Bernstein zum Anlass wurden, in vorsichtiger Modifizierung und Mäßigung seiner Thesen auf die Linie des Parteizentrums einzuschwenken. Gerade das hätte jedoch Bernsteins eigentlicher Intention widersprochen, in der Partei durch einen grundsätzlichen Klärungsprozess die theoretischen Positionen näher an die reformistische Praxis heranzuführen und diese Praxis vor Störungen von der Seite des sich verbal revolutionär gebärdenden Parteizentrums her abzusichern. Man kann sich fragen, ob Bernstein klug handelte, seinen Ansatz auch nach der Diskussion auf dem Parteitag von Stuttgart und nach den vielfachen vorhergehenden Polemiken in der gleichen Richtung weiterzuverfolgen. Nach den Proben, die die Diskussion bis dahin ergeben hatte, war die Gesamtstimmung der Partei seinem Unternehmen trotz stellenweiser Zustimmung nicht günstig. Beharrte er auf seinen Thesen bzw. betonte er sie noch, so war zu befürchten, dass sie zu einer ideologischen Verfestigung führen würde, die am wenigsten in seiner Intention liegen konnte. War es sein taktisches Ziel, die Konfrontation zwischen Sozialdemokratie und Bürgertum so weit abzubauen, um der Sozialdemokratie zu erleichtern, ihre Ziele im bürgerlichen Staat und mit Hilfe bürgerlicher Bundesgenossen Schritt für Schritt voranzutreiben, so hätte er auch dem Zentrum der eigenen Partei gegenüber zu einer Taktik der teilweise und stillschweigenden Annäherung an eine reformistische Zielsetzung genügen können, um sie, wie sie ihm von Georg von Vollmar nahegelegt wurde. Georg von Vollmar machte ihm brachte einen ähnlichen Hinweis, wie er gestern schon von Auer erwähnt wurde. Man solle das, was Bernstein theoretisiere, praktisch verwirklichen, aber nicht weiter darüber sprechen. Innerhalb der Partei schien Bernstein jedoch diese Taktik undurchführbar, weil sie den Charakter der Sozialdemokratie weiterhin so in der Schwebe gelassen hätte, wie dies seiner Meinung nach schon bis dahin durch die unzweckmäßige Divergenz von Theorie und Praxis geschehen war. Gerade durch diesen Schwebezustand wurde jedoch nach Meinung Bernsteins die energische Wahrnehmung der aktuellen Aufgaben der Sozialdemokratie verhindert, die darin bestand, ihren stark gewachsenen Einfluss zur Durchsetzung von wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Teilforderungen einzusetzen, die als unerlässliche Schritte zur Verwirklichung des Sozialismus durch Reflexion und Planung in einen systematischen Zusammenhang zu bringen waren. Nach Meinung Bernsteins war der von ihm vorgeschlagene Weg zum Sozialismus aber auch der einzig wirklich erfolgversprechende, da die Verwirklichung des Sozialismus durch revolutionären Umsturz zu aller Unsicherheit des Zustandekommens auch noch notwendig vom Scheitern bedroht schien, da ihm die Vorbereitung eben durch die vielen kleinen Schritte intensiver und durchdachter Reformarbeit fehlen würde. Die innere Notwendigkeit zwang Bernstein daher geradezu, seinen revisionistischen Ansatz weiter zu verfolgen, und er tat dies in seiner Schrift Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Bernstein griff in der genannten Schrift im Großen und Ganzen die Thesen seiner Aufsatzreihe aus der Neuen Zeit auf, ergänzte sie und rundete sie ab. Schärfer ausgearbeitet und ausführlicher behandelt wurden die theoretischen Auseinandersetzungen mit dem Marxismus, und sie wurden noch dadurch besonders betont, dass sie die beiden Einleitungskapitel, noch in das dritte Kapitel hinübergriffen und auch das Schlusskapitel bestimmten und damit die an sich umfangreicheren praktischen Erörterungen schon äußerlich in einen theoretischen Rahmen spannten und damit ihre Abhängigkeit von diesem Rahmen klar vor Augen stellten. Da Bernstein nicht an einer systematischen und umfassenden Darstellung und Kritik der Marxischen Lehre gelegen war, grenzte er sein Interesse auf den historischen Materialismus, auf die Lehre von den Klassenkämpfen und von der Produktionsweise der bürgerlichen Gesellschaft und ihren Entwicklungstendenzen ein. Sein Ziel sei es, im Hinblick auf diese Elemente der marxischen Lehre Einheit in die Theorie zu bringen und die Einheit zwischen Theorie und Praxis herzustellen, was seiner Meinung nötig sei, da Marx und Engels zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens zu den gleichen Problemen in verschiedener Weise Stellung genommen hätten und daher eine unkritische Wiederholung in ihrer Aussagen nur zu Widersprüchen führen könne, nicht aber zur Klärung der Probleme. In seiner Erörterung der materialistischen Geschichtsauffassung und der historischen Notwendigkeit wies Bernstein darauf hin, dass Marx zunächst die materiellen und speziell die ökonomischen Elemente der Entwicklung verabsolutiert habe, dass aber inzwischen durch Stellungnahmen von Engels geklärt sei, dass dieses Element nur zusammen mit anderen ideellen Faktoren wirksam sei. Eine tiefgehende Verwirrung der theoretischen und praktischen Intention von Marx sah Bernstein in seiner Übernahme der Hegelschen Dialektik. Diese bei konkreten Problemen und überschaubaren Bereichen nützliche Methode habe eine Tendenz, sich zu verselbstständigen, indem sie dazu führe, aus den Erfahrungen der Gegenwart übereilt auf die Entwicklung der Zukunft zu schließen und so mit einer gedanklichen Operation die tatsächliche Entwicklung vorwegzunehmen und als festgelegt anzusehen und zu behandeln. Auf diesen Fehler gehe beispielsweise die im Kommunistischen Manifest geäußerte Erwartung zurück, dass die bevorstehende bürgerliche Revolution unmittelbar von einer proletarischen Revolution gefolgt werde. Generell seien die auch später noch verschiedentlich geäußerten Prognosen eines kurz bevorstehenden revolutionären Umschwungs auf den verfälschenden Einfluss der Hegelschen Dialektik zurückzuführen. Sie hätten zur Folge gehabt, dass im Marxismus immer wieder die kurzfristig wirksame Gewalt die beherrschende Rolle zu übernehmen drohe, die ursprünglich der ökonomischen Entwicklung zugesprochen sei. Das bedeutet, dass der Marxismus ständig mit einem verbliebenen Element von Blackismus zu kämpfen habe, als der Theorie von der unermesslich schöpferischen Kraft der revolutionären politischen Gewalt und ihrer Äußerung der revolutionären Expropriation. Der Marxismus habe versucht, zwei einander entgegenstehende Strömungen des modernen Sozialismus zu verbinden. Zitat: Die eine knüpft an die sozialistischen Denker, die von sozialistischen Denkern ausgearbeiteten Reformvorschläge an und ist im Wesentlichen auf das Aufbauen gerichtet. Die andere schöpft ihre Inspiration aus den revolutionären Volkserhebungen und zielt im Wesentlichen auf das Niederreißen ab. Je nach den Möglichkeiten, wie sie in den Zeitverhältnissen begründet liegen, erscheint die eine als utopisch, sektiererisch, friedlich-evolutionistisch, die andere als konspiratorisch, demagogisch, terroristisch. Je mehr wir uns der Gegenwart nähern, umso entschiedener lautet die Parole hier, Emanzipation durch wirtschaftliche Organisation, dort Emanzipation durch politische Expropriation. Zitat. Der Marxismus habe jedoch keine Aufhebung des Gegensatzes erreicht, sondern nur einen Kompromiss zwischen beiden Strömungen. Gelegentlich sei er dadurch durchaus bereit gewesen, in der Weise des Blackismus auf Gewalt zu setzen. Erst Engels sei in seinem Vorwort zu Marx' Schrift »Die Klassenkämpfe in Frankreich« von der Vorstellung der revolutionären Eroberung der politischen Macht abgerückt. Ich darf hier nur in Klammern bemerken, dass um die Frage der Berufung von Bernsteins auf Engels umfangreiche Diskussionen gegeben hat, ob diese Berufung zu Recht erfolgt sei. Die Revision der Vorstellungen über die ökonomische Nutzungsmöglichkeit einer Revolution stehe noch aus, also die ökonomischen Möglichkeiten einer Revolution müssten nach Bernstein noch erörtert werden. Diese Revision suchte Bernstein ausgehend von einer Kritik der Marx'schen Wertlehre zu leisten und kam dabei zu folgenden Ergebnissen und allgemeinen Schlussfolgerungen. Er glaubte zunächst einmal, den Begriff des Mehrwerts als untauglich erweisen zu können, eine wissenschaftliche Begründung des Sozialismus zu liefern. In diesem Punkt stimmt er etwa mit Benedetto Croce überein. Die von Marx behauptete tendenzielle Konzentrierung des Kapitals, verbunden mit einem entsprechenden Anwachsen des Proletariats, sei nicht imstande, die näher rückende Herrschaft des Sozialismus mit Sicherheit vorhersehen zu lassen, da sich von den entgegengesetzten Tendenzen so neutralisiert werde, dass in der Realität eine Zunahme von Kapitalbesitzern und eine Erhaltung von Betriebsgrößen aller Art sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft zu beobachten sei. Damit wurde für Bernstein, wie er schon in seiner Artikelserie in der Neuen Zeit dargelegt hatte, die Durchführung des Sozialismus auch nach einem erfolgreichen revolutionären Umsturz problematisch, wenn nicht unmöglich, da das Proletariat gar nicht imstande sein werde, die angestrebte Umstellung der Wirtschaft mit der geforderten Schnelligkeit zu verwirklichen. Wir können darauf verzichten, in diesem Zusammenhang noch einmal auf Bernsteins Ablehnung der Wahrscheinlichkeit von Wirtschaftskrisen und auf ihre mögliche Funktion als Auslöser einer revolutionären Bewegung, Umwälzung einzugehen, auch wenn sie gegenüber der Artikelserie noch weiter ausgebaut ist. Unmissverständlich drückte er auch als Ergebnis seiner Argumentation aus, dass er es für unmöglich hielt, dass die bestehenden Verhältnisse infolge einer Revolution in kurzer Zeit zu ändern seien und dass die Arbeiterklasse nach einer langen Entwicklungsperiode, noch einer langen Entwicklungsperiode bedürfe, ehe sie die Herrschaft übernehmen könne. Es war bei dieser Beurteilung des Proletariats konsequent, wenn Bernstein das Endziel des Sozialismus für weit weniger wichtig hielt als die Förderung eines allgemeinen Erziehungs- und Entwicklungsprozesses in der Verfolgung naheliegender Ziele. Zitat: Ob eine aufstrebende Klasse sich ein ausgemachtes Endziel setzt, ist, sobald sie mit Energie ihre naheliegenden Ziele verfolgt, schließlich untergeordnet. Das Wichtige ist, dass ihre Ziele erfüllt sind von einem bestimmten Prinzip, das eine höhere Stufe der Wirtschaft und des ganzen gesellschaftlichen Lebens ausdrückt, dass sie durchdrungen sind von einer sozialen Auffassung, die in der Entwicklung der Kultur einen Fortschritt, eine höhere Moral- und Rechtsauffassung bezeichnet. Wenn Bernstein der Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Positionen des Marxismus einen so breiten Raum gab, so nur um praktischen Handeln für die Verwirklichung des Sozialismus Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die ihm von Seiten der marxistischen Theorie entgegenstanden bzw. entgegengestellt wurden. In dem umfangreichsten Kapitel seines Buches über die Aufgaben und Möglichkeiten der Sozialdemokratie ging es ihm dann direkt um seine eigentliche Intention. In unserem Zusammenhang sind wir der Kürze wegen gezwungen, uns gerade in diesem Bereich auf einige Hauptpunkte der Bernsteinschen Darlegung zu konzentrieren und sie nur so weit zu skizzieren, wie dies zur Verdeutlichung der allgemeinen Zielsetzung seines Revisionismus und zu dessen Charakterisierung erforderlich ist. Grundlage von Bernsteins Überlegungen über konkrete Reformpolitik der Sozialdemokratie ist die uneingeschränkte Verbindung von Sozialismus und Demokratie. Zitat: Die Demokratie ist Mittel und Zweck zugleich. Sie ist das Mittel der Erkämpfung des Sozialismus und sie ist die Form der Verwirklichung des Sozialismus. Dabei verstand Bernstein unter Demokratie nicht Volksherrschaft, sondern Abwesenheit von Klassenherrschaft und lehnte damit jede Unterdrückung einer gesellschaftlichen Minderheit ab. Da es ihm auf ein Wirken in der Gegenwart und für die nächste Zukunft ankam, plädierte er für die Wahrnehmung jedes möglichen Ansatzes zur Demokratisierung und ließ sich dabei nicht durch das Argument beeindrucken, dass das zeitgenössische deutsche Bürgertum immer reaktionärer werde. Er rechnete demgegenüber mit einer positiven Entwicklung innerhalb des Bürgertums und mit der Möglichkeit der Zusammenarbeit der Sozialdemokratie mit Teilen dieses Bürgertums. Das Bürgertum umfasse durchaus auch Schichten, die mit der Sozialdemokratie zusammenzuarbeiten bereit wären, wenn sie nicht durch radikale Phasen innerhalb der Sozialdemokratie abgeschreckt wurden. Zitat, ihr Einfluss, dass der Einfluss reformbereiter bürgerlicher Kräfte würde ein viel größerer sein, als er heute ist, wenn die Sozialdemokratie den Mut fände, sich von einer revolutionären Phraseologie zu emanzipieren, die tatsächlich überlebt ist, und das scheinen zu wollen, was sie heute in Wirklichkeit ist, eine demokratisch-sozialistische Reformpartei. Bernstein kam es so sehr auf die Betonung seines positiven Gestaltungswillens an, dass er nicht mehr das Proletariat als solches in den Zielpunkt der Entwicklung stellt, sondern den Bürger. Zitat, die Sozialdemokratie will nicht diese Gesellschaft auflösen und ihre Mitglieder allesamt proletarisieren. Sie arbeitet vielmehr unablässig daran, den Arbeiter aus seiner sozialen Stellung eines Proletarius zu der eines Bürgers zu erheben und so das Bürgertum oder Bürgersein zu verallgemeinern. Sie will nicht an die Stelle der Bürgerlichen eine proletarische Gesellschaft, sondern sie will an die Stelle der kapitalistischen eine sozialistische Gesellschaft setzen. Demzufolge waren auch seine konkreten Reformforderungen von der Frage bestimmt, wie das Proletariat zusammen mit dem Bürgertum in eine sozialistische Gesellschaft hineinwachsen und damit die Demokratie in seinem Sinne vollständig verwirklichen können. Er machte deshalb auch darauf aufmerksam, dass der Sozialismus sich in seinen freiheitlichen Bestrebungen als Erbe der weltgeschichtlichen Bewegung des Liberalismus fühlen könne, wenn er auch die kapitalistischen, kapitalismusfreundlichen liberalen Parteien bekämpfen müsse. Bernstein strebte die Ausbildung politischer und wirtschaftlicher Organe der Demokratie in einer Art und Weise an, die das Bürgertum von der erwarteten Entwicklung nicht abschrecken sollte, sondern es ihm ermöglichen sollte, in diesen demokratischen Organen zumindest eine positive Alternative zu gewaltsamen Ausbrüchen einer durch Repression aufgestauten politischen und wirtschaftlichen Emanzipationsbewegung des Proletariats zu sehen. Positiv beurteilte Bernstein in diesem Sinne die Gewerkschaften und ihren Kampf um die Beschränkung der Profitrate zugunsten der Lohnrate. Er beeilte sich aber, sich auf die Position der Teilhaberschaft festzulegen, weil ihre Vorherrschaft auch nur in bestimmten Gewerbezweigen einen Widerspruch gegen Demokratie und Sozialismus bedeuten werde. Als weiteres Mittel zur Förderung von Demokratie und Sozialismus sah Bernstein die Konsumgenossenschaften an, die allein durch ihr Vorhandensein mäßigend auf die Profitrate einwirkten und die praktische Ansätze zu genossenschaftlicher Betriebsführung böten. Als wesentlich zur Förderung der politischen Demokratisierung behandelte Bernstein schließlich das Prinzip der Selbstverwaltung für Gemeinden, Bezirke und Provinzen, dem eine angemessene wirtschaftliche Selbstverantwortlichkeit zu entsprechen habe. Es biete Schutz gegen eine allzu stark anwachsende Bürokratie, stelle eine Schule der Arbeiterdemokratie dar und sei eine unerlässliche Vorbedingung einer zukünftigen Vergesellschaftung der Produktion. In den Monaten zwischen dem Erscheinen von Bernsteins Buch und dem Parteitag in Hannover im Oktober des gleichen Jahres wetteiferten die Mitarbeiter aller sozialdemokratischen Publikationsorgane darin, in schärfster Polemik vorwiegend gegen und nur stellenweise für Bernsteins Thesen einzutreten. Die innerparteiliche Diskussion wurde noch dadurch besonders angeheizt, dass die bürgerliche Presse sich eingehend und vielfach positiv zu Bernsteins Gedanken äußerte. Wenn schließlich von Bernstein als von dem vorgeschobenen Posten des Bürgertums im Lager der Sozialdemokratie gesprochen worden war, dann musste das eine sachliche Auseinandersetzung innerhalb der Sozialdemokratie fast unmöglich machen. Diese Umstände lassen es verständlich erscheinen, dass in der Parteiführung an einen Ausschluss Bernsteins aus der Partei gedacht wurde, beziehungsweise es noch lieber gesehen worden wäre, wenn Bernstein seinen Austritt vollzogen hätte und dass auch in der sozialdemokratischen Presse mehr oder weniger deutlich ein Ausschluss Bernsteins nahegelegt wurde. Dass die viertägige Parteitagsdebatte demgegenüber verhältnismäßig gedämpft verlief, lag wohl vor allem an der Resolution des Parteivorsitzenden August Begel, die die Tendenz hatte, Bernsteins Revisionsvorstellungen dadurch zurückzuweisen und zu neutralisieren, dass sie die von Bernstein angegriffenen theoretischen Grundauffassungen der Partei bekräftigte, Möglichkeiten taktisch bedingter Gegenwartsarbeit aber ausdrücklich der Beurteilung aus der jeweiligen Situation heraus überließ. Damit war die im Erfurter Programm formulierte Parallelführung von marxistischer Theorie und reformistischer Praxis bestätigt und Bernsteins Hauptziel durchkreuzt, Theorie und Praxis der Sozialdemokratie einander dadurch stärker anzunähern, dass jeder im Band der Endzielerwartung stehende ökonomische Automatismus und revolutionäre Attentismus überwunden würde zur Ermöglichung einer reflektierten und organisierten Reformarbeit im Sinne einer schrittweisen Verwirklichung des Sozialismus innerhalb der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft und in Zusammenarbeit mit konzessionsbereiten bürgerlichen Kräften. Zugunsten der Resolution Begels wurden die Delegierten des Parteitages vor allem dadurch beeinflusst, dass Bernstein offensichtlich keine durchschlagenden Argumente bringen konnte, die geeignet gewesen wären, Anhänger für seine Gesamtkonzeption zu erwerben. Die von ihm angenommene bzw. erwartete positive Haltung von namhaften Teilen des Bürgertums zur Demokratie und zur Emanzipation der Arbeiterschaft war durch den Hinweis auf reaktionäre Maßnahmen des Bürgertums aus der jüngsten Vergangenheit zu leicht in Frage zu stellen und fand in der Debatte keine Bestätigung. Das führte dazu, dass Bernstein zwar in einzelnen seiner Stellungnahmen von zahlreichen Delegierten unterstützt wurde, dass sein Gesamtkonzept der ideologischen Revision mit dem Ziel eines Abbaus der starken Klassenfronte zugunsten einer Belebung und Systematisierung einer intensiven Reformarbeit jedoch die Überzeugungskraft fehlte, die es nur aus einer größeren Wahrscheinlichkeit seiner Voraussetzungen im Hinblick auf die Haltung des Bürgertums hätte gewinnen können. Bernsteins Versuch einer theoretischen Revision konnte infolge der charakterisierten Schwäche seiner Gesamtkonzeption ihre positive Funktion und ihren vorwärtsdrängenden Charakter nicht entfalten und nicht einsichtig machen und nicht einsichtig machen. Und so blieb für die meisten Delegierten von der Revision Bernsteins nur die theoretische Kritik an einigen Grundannahmen ihres Marxismusverständnisses. Damit waren Bernsteins theoretischen Überlegungen ausschließlich auf die für sie konkret vorgebrachte Beweisführung angewiesen. Seine Argumentation konnte nicht als Detailbestätigung einer allgemeinen Entwicklung erscheinen, sondern als ideologische Neuerung, die vorwiegend gegen die Parteiorthodoxie defensiv zu rechtfertigen, nicht aber offensiv zur Grundlage eines offiziellen Kurswechsels der Sozialdemokratie zu machen war. Bernsteins Aussage, dass sich weder die Verelendung des Proletariats noch die Konzentration des Kapitals in der von Marx und Engels vorausgesagten Weise entwickelt hätten, waren ohne den von Bernstein angenommenen gesamtpolitischen Kontext nicht prägnant genug zu belegen, als dass sie von sich aus eine Revision der Grundanschauung der Sozialdemokratie hätten bewirken können. Hinweise auf die relative Verelendung des Proletariats und auf spezielle Elendserscheinungen sowie die Ausbreitung von umfangreichem statistischen Material, das sich gegen Bernsteins Thesen auswerten ließ, machten vielmehr zumindest deutlich, dass Bernsteins Aussagen anfechtbar waren. Die verbleibende Verunsicherung, die in manchen Fällen durch eine gewisse Hilflosigkeit gegenüber dem statistischen Material und seiner mehr oder weniger sachkundigen Auslegung war, reichte nicht aus, Bernsteins Ziel einer Revision der theoretischen Grundlagen der Sozialdemokratie als so notwendig zu erweisen, dass die Delegierten darin eine Entscheidungs- oder sogar Existenzfrage für die Partei gesehen hätten. Die Mehrheit der Delegierten sah offensichtlich nach wie vor in der betonten Kampfstellung der Partei gegen das bestehende bürgerlich-kapitalistische System eine Grundvoraussetzung für ihren Erfolg, der im Großen und Ganzen vor allem als Wahlerfolg gesehen wurde. Diese Haltung wurde dadurch bestärkt, dass diese Kampfstellung im allgemeinen tagespolitisches Taktieren und kleinräumige Reformarbeit nicht hinderte. So wurden denn auch Bernsteins Anregungen für konkrete Reformarbeit von vielen Delegierten positiv aufgenommen und unterstützt, die gleichwohl die Resolution Bebels gegen Bernstein annahmen. Es ist überdies bezeichnend, dass sich unter den wenigen Gegnern der Resolution Bebels weder David noch Vollmar befanden, die sich in der Debatte besonders für Bernsteins Ideen eingesetzt hatten. Sie mochten die Richtigkeit der Auffassung eines der Delegierten einsehen, der den Vorstoß Bernsteins als Anlass begrüßt hatte, die sozialrevolutionäre Auffassung der Partei zu bestätigen. Unter dieser Voraussetzung musste es im Interesse der weiteren Reformarbeit liegen, die Gegenkräfte nicht noch weiter zu mobilisieren und sich stattdessen dem in der Debatte zitierten Rat Ernst Auers an Bernstein gemäß zu verhalten: Sowas sagt man nicht, sowas tut man. Es ist unverkennbar, dass Bernsteins eigentliche Intention der theoretischen Revision im Interesse intensivierter und systematisierter Reformen in Hannover auch offiziell zum Scheitern gebracht wurde, nachdem er in der publizistischen Öffentlichkeit der Partei schon auf eine breite und vielfach weitaus schärfere Ablehnung gestoßen war. Es scheiterten aber auch Versuche, im Gegenzug zu Bernsteins Vorstoß ihn und seine engsten Anhänger aus der Partei zu drängen oder auch nur die Reformarbeit etwa der Gewerkschaften wieder eindeutig der revolutionären Zielsetzung zu unterwerfen. Entsprechende Äußerungen von Rosa Luxemburg und Clara Zetkin blieben isoliert. Erhalten blieb dagegen die Koppelung von Vertrauen in die Zwangsläufigkeit der Entwicklung zum Sozialismus, verbunden mit der kämpferischen Aufgabe des Proletariats und seiner politischen Vertreterin der Sozialdemokratischen Partei und der im Schatten dieser Vorstellung sich vollziehenden Reformarbeit. Wenn der Revisionismusstreit sich auch noch jahrelang hinzog und vor allem auf dem Parteitag in Dresden 1903 eine bedeutsame Rolle spielte, so änderte sich an den Grundlinien des Kompromisses von 1899 nichts Wesentliches mehr, selbst wenn sich die Gewichte der verschiedenen Strömungen im Laufe der nächsten Jahre noch in der einen oder anderen Richtung leicht verschoben. Die von Bernstein beabsichtigte Klärung des Charakters der Sozialdemokratischen Partei im Sinne der Befriedigung eines in der Praxis vorweggenommenen theoretischen Nachholbedarfs und zur Vorbereitung verstärkter politischer und gesellschaftlicher Einflussnahme drang in der Sozialdemokratie des Deutschen Kaiserreiches nicht durch, weil ihr entsprechende realistische Entwicklungsperspektiven in Politik und Gesellschaft fehlten. Dadurch kam die von Bernstein gewünschte und erhoffte Entlastung des Bürgertums von dem Gefühl der Bedrohung durch das Proletariat nicht zustande. Der Circulus Viciosus von Drohung, Angst und verkrampfter Selbstbehauptung, Drohung und Angst blieb erhalten und ließ die deutsche Sozialdemokratie in einen Schwebezustand von Opposition und Verantwortlichkeit, von Selbstbewusstsein und Ohnmacht, von Zuversicht und Resignation, der es nicht erlaubte, die herrschende Stagnation revolutionär oder reformistisch zu überwinden. Wenn man geneigt ist, rückblickend das Ablocken von Bernsteins revisionistischem Vorstoß zu bedauern, so darf man sich nicht verheimlichen, dass diese Stellungnahme mehr von Wunschdenken als von einer umfassenden Berücksichtigung seines historischen Kontextes bestimmt ist, in der unbestreitbar wesentlichen Voraussetzungen zu seinem Erfolg fehlt. Devo tradurre, forse sì. Io vorrei riassunto che lo stesso professore Verne ha scritto, non è una cosa più ragionevole. Allora il revisionismo, la discussione sul revisionismo nella socialdemocrazia tedesca. Questa relazione si limita a trattare il tema della discussione sul revisionismo nella socialdemocrazia tedesca nel suo momento centrale, cioè si riferisce all'esposizione che Bernstein dal 1896 in avanti sviluppò e all'accoglienza che le sue tesi trovarono nel partito. Voglio solo aggiungere che Bernstein godeva molta autorità nel partito, che in questo momento fosse ancora in esilio a Londra, proprio perché era stato, nel periodo delle leggi eccezionali di Bismarck, cioè durante l'illegalità, il direttore del giornale illegale che usciva all'estero a Zurigo e a Londra del Partito Sociale Democratico, e anzi rimaneva in esilio dopo la fine delle leggi eccezionali perché per certi suoi articoli era ancora un criminale della Germania imperiale, non aveva compromessi e per raccontarli. Bernstein partiva dalla premessa basilare che l'importanza crescente dei partiti socialisti nei più importanti stati europei obbligava la socialdemocrazia a superare il suo precedente atteggiamento di pura critica all'ordine sociale esistente e di presentare delle proposte di riforme positive. Tre complessi di problemi attorno ai quali Bernstein sviluppò le sue critiche alle tesi marxistiche mostrano quali dovevano essere, secondo le considerazioni teoretiche di Bernstein, le basi intellettuali delle riforme socialdemocratiche. Proprio il primo, egli criticava il concetto socialista dell'aspettativa della rivoluzione, poi l'atteggiamento socialistico del socialista verso lo Stato e il rapporto tra socialismo scientifico e l'etica, cioè le scienze morali. Contrapponendo all'idea di uno svolgimento fatale verso il socialismo e all'aspettativa di una rapida prossima realizzazione del socialismo, Bernstein sosteneva la necessità di un ampliamento graduale di dei germi di socialismo esistenti nel sistema attuale. Egli considerava indispensabile la continuata esistenza dello Stato anche in una società socialista. Negava che lo Stato potesse essere abolito in una società socialista. Perciò la socialdemocrazia non doveva proporsi questa abolizione dello Stato, ma doveva proporsi la democratizzazione dello Stato e contrapporre al rafforzamento eccessivo dello Stato l'esigenza delle autonomie di corpi amministrativi o locali. La rinuncia alla fede in uno sviluppo obbligatorio, determinato dai fatti economici, e alla rinuncia e alla speranza di una realizzazione fulminea del socialismo con il mezzo di una rivoluzione violenta, Bernstein lo collegava con la sottolineatura dell'importanza delle energie morali nella realizzazione graduale del successo. La reazione del Partito Sociale Democratico alle considerazioni di Bernstein si mise in moto solo lentamente, però al congresso di Stoccarda del partito, il 98, no? Sì. Ebbe luogo un confronto delle diverse posizioni le critiche di Bernstein alle tesi marxistiche furono dalla maggioranza dei delegati decisamente respinte. Poiché le diverse concezioni dovevano essere approfondite ulteriormente, era naturale che il resto corrispondeva al problematico della socialdemocrazia tedesca, che Bernstein elaborasse ulteriormente le sue riflessioni in una monografia, in un libro, anche in italiano, e così questo libro fu sottoposto a ulteriore dibattito. Questo nel congresso di Hannover, in questo libro egli rafforzò e asprì le sue critiche alle concezioni fondamentali del marxismo, invece di attenuarle per evitare il conflitto col partito. Egli proprio voleva invece di questo che la coscienza sociale democratica si rendesse conto dei compiti che le poneva. Bernstein criticava nella sua monografia diversi atteggiamenti di Marx ed Engels, molto più apertamente e rudemente che nella serie precedente sua di articoli, e riportava queste critiche sotto un denominatore generale universale, come errori caratterizzati dall'accoglimento da parte di Marx e di Engels della dialettica hegeliana. A suo avviso, gli errori nella valutazione del processo storico e le risultanti decisioni sbagliate dell'azione politica derivavano dalla trasformazione del metodo di pensiero implicito nella dialettica hegeliana in una filosofia che consolidava le leggi, pretendeva l'esistenza di leggi generali obbligatori dello svolgimento storico. Bernstein, nella parte pratica delle sue considerazioni, cercava di contrapporre alle deduzioni teoriche di Marx e Engels, dalle quali si traevano certe conseguenze per il presente, cercava di contrapporre a queste le possibilità di una democratizzazione della vita politica come realizzazione parziale e graduale del socialismo, e sottolineava l'importanza che per questa realizzazione graduale del socialismo avevano i sindacati operai e le cooperative operai. Ciò per questo prima come prova della sua concezione di una possibilità di sviluppo di germi del socialismo insieme al sistema esistente e come mezzi per sviluppare ulteriormente questa marcia verso il socialismo. Considerando il dibattito su Bernstein al congresso socialdemocratico di Hannover del 99, si può constatare che il tentativo di revisionismo di Bernstein era destinato a essere a fallire, a essere sconfitto, perché la sua prognosi fondamentale di tendenze evolutive positive nella borghesia tedesca a favore dell'accettazione, della democratizzazione e della emancipazione gradualmente della classe operaia, agli occhi dei deleganti era contraddetta dalla loro esperienza pratica nella realtà politica e sociale dell'intero paese. Siccome così questa premessa basilare di Berchan, cioè la democratizzazione della borghesia e dello Stato, sembrava sbagliata agli occhi dei delegati al congresso, anche la tendenza di discutere punto per punto la valutazione di Bernstein veniva accantonata a favore di un semplice rafforzamento, cioè una dichiarazione di rafforzamento, di adesione alle tradizionali posizioni teoriche e marxistiche del partito e alla contemporanea conferma della buona disposizione del partito di fare tuttavia del lavoro pratico per il ricordo. Così il tentativo di Bernstein, attraverso lo scatenamento di una disputa sul revisionismo, non condusse alla lui desiderata chiarificazione e presa di posizione per un riformismo sistematico, ma condusse invece alla permanenza del mancato chiarimento del rapporto di tensione tra teoria rivoluzionaria e pragmatismo riformistico, anche se questa tensione attraverso il dibattito si rese gradualmente consapevole. Attorno al gruppo dirigente del partito, attorno a Kautsky, Weber, Hase e così via, che secondo me verbalmente si rifiutavano la posizione di Bernstein, però diversi punti secondo me concordavano con lui. Cioè, questa è la prima domanda, in quanto si può dire che anche il cosiddetto centro marxista, come fu chiamato attorno al gruppo dirigente, praticamente erano dei revisionisti. E la seconda domanda, in quanto abbia avuto ragione Bernstein, si è dichiarato, ma lasciamo da parte questa fraseologia rivoluzionaria e abbiamo il coraggio di dire apertamente che siamo un partito riformista, cioè in quanto la politica, la prassi del partito veramente corrispondeva alla teoria di Bernstein, e cioè che il cosiddetto attentismo rivoluzionario, come è anche il titolo di Dieter Grohe, di uno dei studiosi sulla socialdemocrazia cristiana, cioè tedesca, sì, tedesca. Cioè in quanto questo attentismo rivoluzionario, che se non erro la prima volta questo termine usato da Otto Bauer, in quanto questo attentismo rivoluzionario, lui stesso un tipico rappresentante dell'attentismo, sì, rivoluzionario, sì, in quanto anche quest'altro non era nient'altro, diciamo, rifiutavano proprio l'attacco fondamentale al marxismo, però nella pratica non facevano altro che quello che aveva proposto Bernstein. Nel senso, non c'è qualcuno che vuol parlare, proprio aggiungere qualche cosa a questo? Proprio su questo aspetto che ha sottolineato il collega. Innanzitutto vorrei dire che quando si parla appunto di revisionismo si intende sempre un complesso di cose estremamente diverse, spesso fosse bene definire un pochino vari aspetti che si vogliono intendere. Innanzitutto il revisionismo ci si presenta per esempio come fenomeno appunto storico mondiale, che ha le sue apparenze, come ricordava appunto il relatore, in tutti i paesi dove esiste un partito socialista. Il libro di Bolustarson è appunto una dimostrazione, se ce n'era bisogno, di questa dimensione, e che costituisce anche una manifestazione che ha la sua origine essenzialmente nella seconda metà degli anni 90, partendo proprio da alcune sollecitazioni che emergono dalla realtà dello sviluppo economico in Germania e in Europa in generale, e che si concentra particolarmente su determinati aspetti teorici del marxismo. Mi riferisco per esempio a Konrad Schmidt, pur senza arrivare ad una critica complessiva del marxismo, compie certe forme di revisione, per esempio per quanto riguarda la teoria del valore, senza per questo poter essere affiancato immediatamente a Bernstein, perlomeno come ipotesi politica che sta dietro a Bernstein. Io penso che essenzialmente quando si parla di Bernstein, sia per il suo passato, sia per lo stesso modo con cui lui viene ad accredire il problema del revisionismo, si parla essenzialmente dell'intervento di un socialdemocratico riferito in particolare al problema fondamentale della socialdemocrazia come partito politico di massa, sviluppatosi di massa all'indomani degli anni 90, si trovava di fronte nella società uscita fuori dalla crisi del regime di Smarchiano. E cioè appunto di un socialdemocratico appunto che sulla base di un'esperienza inglese, ma sulla base anche di un che si è sviluppato, dell'osservazione anche dei fatti tedeschi, affronta quello che è il nodo fondamentale dal 90 in poi dello sviluppo della socialdemocrazia, cioè il problema della revisione della teoria della rivoluzione in particolare. Ecco, da qui, tra l'altro, una consapevolezza dell'insufficienza della teoria della rivoluzione in uso della socialdemocrazia tedesca, che è, badate bene, non una cosa nuova portata da Bernstein, ma è al contrario una consapevolezza abbastanza diffusa. Già all'indomani, giustamente, il professor Verne ricordava, poneva le premesse del revisionismo nel 1890, ricordava anche la funzione di Follmann, il rapporto con il riformismo del revisionismo. Se noi leggiamo un socialdemocratico all'indomani del 1890, dopo le elezioni del 20 febbraio, noi vediamo appunto tutta questa grande varietà di posizioni che si manifestano non soltanto nell'editoriale di Bernstein, ma anche per esempio nelle corrispondenze dalla Germania, dei vari corrispondenti del socialdemocratico, essenzialmente il quadro medio del partito, che presenta questa grande difficoltà di comprensione della fase nuova in cui si va. Contemporaneamente sul socialdemocratico, questo è già, a mio parere, contrariamente a quanto dice anche Gustafsson, mi pare, contemporaneamente sul socialdemocratico comincia ad affermarsi un tipo di sorpresa, gli dà un indirizzo al socialdemocratico che va nettamente, a mio parere, verso appunto la messa in discussione di alcuni caratteri fondamentali dell'ideologia delle leggi antisocialiste, un'ideologia, vediamo bene, collegata ad uno scontro frontale tra proletariato e Stato, uno scontro frontale appunto che da una parte violenta repressioni con gente espulsa, esili, eccetera, eccetera, repressione poliziesca, dall'altra la socialdemocrazia che opera legalmente, e in questo clima poi nasce anche determinate forme, più di maggior chiusura anche del marxismo, no? come ideologia del movimento operaio. Ecco, invece dopo il 90 noi vediamo sul socialdemocratico, per esempio, alcune lettere anche di collaboratori inglesi, che probabilmente si riferiscono proprio a Mitterweiter, che chiaramente contrappongono, per esempio, lo sciopero del primo maggio come manifestazione pacifica, addirittura alla Comune di Parigi, cioè a quello che era un patrimonio relativamente acquisito anche dal movimento operaio tedesco. Tra l'altro, io credo debba anche essere visto diversamente la stessa collocazione di Follmann all'interno del Partito Socialdemocratico, perché se noi osserviamo, per esempio, la metà del dibattito sulla tattica e sul programma, noi vediamo che l'intervento sulla tattica, che è passato come intervento sulla tattica di Follmann, in realtà si compie proprio all'indomani della pubblicazione del progetto di programma elaborato dal Vorstand sul Corvetz e all'inizio della discussione sul programma, cioè non nell'ambito di un problema tattico. Sarà poi, infatti, nella citazione per esempio di Gustafsson nel primo discorso dell'elettorato di Follmann, appare chiaramente che l'obiettivo fondamentale di Follmann non è tanto o solamente il problema di una nuova tattica, ma è il problema proprio di una di un discorso programmatico, di un probabilmente anche di un progetto di programma alternativo a quello del Costante. Tant'è vero, c'è anche una lettera di Weber al Folmar dell'11 luglio, subito dopo il discorso di il secondo discorso di dell'Eldorado, in cui appunto dice che questo discorso qui è in pratica un discorso programmatico, non è un discorso sulla tattica. E infatti pensa, e dico, che Folmar comincia a introdurre tutta una serie di elementi che saranno proprio del dibattito sul revisionismo, per esempio sulla necessità del socialismo, sull'oggettività del socialismo e sulla necessità quindi di concentrarsi su rivendicazioni concrete e di abbandonare completamente di prospettiva di rivoluzione. Quindi, tra l'altro, nello svolgimento stesso del dibattito programmatico, per quello anche che ricordavo ieri, su quei cambiamenti del progetto della Manzai, della sua pubblicazione sul progetto sulla Manzai stessa, della sua pubblicazione sul progetto sul Forverze, in cui appare una massa reazionaria, che è una rivendicazione tipicamente lebiniana, poi al progetto che viene lasciato. No, sì, ma è di Weber come posizione radicale che Weber assume in questo periodo. Poi successivamente nel congresso invece vediamo scomparire questo tipo di rivendicazioni, scompare la rivendicazione della presa del potere politico, che invece, come dicevo ieri, viene riprodotta nella risoluzione sulla tattica e poi nel definitivo testo del programma. Cioè, in pratica, in un dibattito che si svolge essenzialmente all'interno del piano della tattica, ma che ha già in sé tutti gli elementi di una teoria della rivoluzione, si ha in occasione del programma di Erfurt una soluzione ben precisa, e che è quella appunto di Weber, cioè la soluzione di una teoria della rivoluzione fondata su quello che è stato appunto chiamato il crollo. E che secondo me va essenzialmente inteso non tanto come meccanica rottura dell'equilibrio, quanto appunto con un rapido deteriorarsi dei rapporti di forza. Bisogna pensare che gli esempi anche socialdemocratici avevano tedeschi e vedi, avevano davanti, non era tanto, insomma, erano la rivoluzione del 48, in cui improvvisamente c'era stata questa esplosione del rivoluzionario da parte di masse popolari, ed era poi l'esempio della crisi del 73, era la crisi del commerciale, tanto partita da Vienna, poi diffusasi tutto il mondo capitalistico. E infatti anche nella teoria della crisi c'è un breve dibattito sulla teoria della crisi, anche il rapporto a Erfurt su Forverze tra tal I. Elfond, che poi è parte, se solo gli hanno scambiato il nome, con Friedlander, in cui appunto emerge nella posizione marxista di Pappus, emerge chiaramente ancora questa concezione della crisi come crisi commerciale. Ecco, quindi si tratta di una concezione della crisi che non si riferisce tanto appunto alla oggettività del crollo, a un crollo improvviso e così fantastico, quanto appunto ad un problema che è essenzialmente un problema di tempi. Tant'è vero che nella semplificazione che deve imparare al congresso di Erfurt, tra l'altro sotto la spinta del successo ottenuto da Folmar con la sua proposta, e lui parlerà di Folmar pessimista e di lui stesso ottimista, semplificherà la contrapposizione in questi due termini fondamentali. E poi tra l'altro tutto il carteggio con Weber, sia con Engels, sia nei vari articoli che si possono trovare su Manzai e così via. Il problema fondamentale non è tanto quello di come avviene la rivoluzione, se cioè a un certo punto ci si trova nel socialismo, la roba tutta eccetera, oppure no. Il problema fondamentale è se la rivoluzione si muove in tempi brevi o si muove in tempi lunghi. Questo è sostanzialmente. E la posizione verso cui si orienta Weber sulla scorta di tutta la tradizione del socialismo internazionale, con tutto legato al 48 e con l'esperienza appunto fortemente legata anche con l'eccezione giacobina della rivoluzione, è appunto quella dell'immediatezza della rottura. Cioè Engels, tra l'altro, che coglie l'espressione di sviluppo del movimento appunto come onda montana che sta ripetuta appunto, che dà chiaramente l'idea di un dopo 90, che dà chiaramente l'idea di tempi estremamente rapidi. Soltanto questo tipo di teoria della rivoluzione E tra i crisi, e questo lo dicevo anche ieri con le lezioni del 93, c'è una famosa lettera di Bebel Haendes che dice straordinario come noi e tutto il mondo ci siamo illusi su noi stessi. E c'è quella frase che poi anche me che cita sulla Rudi Zeit, in cui dice i Kirte Werker sagen, wir sagen die Jahre der Angst, dass sie uns nicht helfen können, aber wir wollen nicht untergehen. Die Antisemiten versprechen uns zu helfen, und deshalb werden wir antisemitisch. Non c'è proprio riportata questa frase in cui questi, lui riferisce che questi scelti medici dicono: vabbè, voi ci dite, non dobbiamo rovinare, noi non vogliamo rovinare, quindi vogliamo per quest'altro. Cioè c'è, diciamo, una presa di coscienza del problema del ceto medio che non decade e non si radicalizza più che altro con questa, con la rapidità che era stata stabilita nel programma di Erfurt, tra l'altro attraverso l'introduzione di due paragrafi del progetto del Vorstander, che accentuavano fortemente la bipolarità del conflitto di classe nella nuova situazione. E su questo ripensamento, che poi è chiarissimo negli articoli di Mehring subito dopo la le elezioni del 93, da questo chiarimento viene fuori non a caso il problema agrario. Il problema agrario in cui, come si sa, dopo un primo momento di netto rifiuto da parte di Bethe, si vede che a Breslau nel 1895 Bethe si trova schierato addirittura accanto a Folman a sostenere le proposte di modificazione del programma di Erfurt elaborate dalla Commissione Agraria di Francoforte, che significava proprio la rottura della concezione della rivoluzione espressa nel programma di Erfurt, proprio nel momento in cui veniva negata la bipolarità della lotta di classe, veniva introdotto degli elementi delle rivendicazioni per i contadini. Ma ecco, quello che vorrei notare, a proposito della questione agraria più che altro, è questo, che la posizione di Bebel si sostanzia essenzialmente di due elementi, cioè il recupero della rivendicazione della democrazia, che invece nel primo progetto del Vorstander, elaborato essenzialmente da Bebel, era quasi assente, infatti Engels lo aveva criticato, il collegamento del problema della democrazia con la rivendicazione economica per i ceti medi, che è un elemento che, come ha notato appunto Procacci nell'introduzione alla questione agraria di Causi, è un elemento di grande novità nella teoria socialdemocratica, e anche per Engels. Perché lo stesso Engels, in fondo, quando parla di Repubblica Democratica, parla sempre di democrazia politica. Non riesce a sostanziare la democrazia, il problema della democrazia, con la definizione di un programma economico che appunto sappia dare base concreta a questo tipo di politica. Certo, va detto che anche Engels in questo periodo si muove ancora, sia pur con tutte le incertezze del cosiddetto ultimo Engels, si muove ancora nell'ambito di rapida radicalizzazione dei rapporti politici. Però ecco, vi è questo dato nuovo da parte di Bebel, che a me sembra di grande importanza, e che tra l'altro viene anche posto proprio nell'intervento di Bebel al congresso di Breslau, in termini proprio di quasi autocritici. Cioè lui pone questo problema proprio come una domanda, cioè dice: ma in fondo, criticando l'introduzione alle proposte della Commissione Agraria, dice, in cui appunto si chiede la democratizzazione di tutte le istituzioni del Reich, eccetera, eccetera, lui dice: ma in fondo che cosa significa il programma di Erfurt se non questa democratizzazione? E proprio in questa forma di domanda c'è appunto già questo senso di autocritica rispetto a una posizione precedentemente di Erfurt. D'altra parte, se poi noi andiamo a vedere il dibattito generale che si svolge in questi anni, per esempio anche sulle elezioni prussiane e sull'atteggiamento che prendono soltanto Bernstein, ma per esempio con Bernstein e anche Causi, favorevole ad un'alleanza con la borghesia liberale, appare chiaramente che il problema della rivoluzione non si pone più nei termini di Erfurt, cioè che vi è la ricerca da parte, complessivamente da parte di tutto il gruppo dirigente, di una soluzione ai nuovi fenomeni che si stanno manifestando nella società tedesca, in cui appunto, cioè, il movimento, essenzialmente il movimento socialdemocratico, non cresce con la velocità che sarebbe necessaria per appunto sostanziare un programma di scontro immediato, di previsione immediata di una rivoluzione. Ecco, poi tra l'altro qui succedono, questo tipo di dibattito inizia, si sa tutto quello, il giudizio che Bebel, darà sul risultato di Breslau, cioè lui dirà che in fondo il problema della questione agraria è stato ormai sotterrato per un lungo periodo, e evidenzierà appunto la pericolosità di un tipo di soluzione che, negando l'esistenza stessa del problema, rischiava di rimanere arretrate le posizioni della socialdemocrazia. Tra l'altro in questo periodo si hanno anche altre cose, cioè la morte di Engels, cioè la mancanza del principale supporto del punto di riferimento della politica socialdemocratica. Tra l'altro la morte di Engels, che lascia appunto come suo testamento quel testo famoso, no? Che fu storpiato nella sua pubblicazione sulla Fortezza, rappresenta tuttavia indubbiamente una presa di coscienza che l'andamento della rivoluzione cambia completamente rispetto a come si poneva nel 48 e come si era posta negli anni successivi. Ecco, poi tra l'altro si hanno anche altri fenomeni, cioè si ha proprio nel 95-96, se non sbaglio, si ha una nuova spotta repressiva da parte del regime. Si hanno, se non sbaglio, le leggi repressive in Sassonia, si ha poi la messa fuori legge. Prego. Cambiamento costituzionale, sì. In Sassonia, e la messa fuori legge del Volkshammer in Prussia. Nel 97 la messa fuori legge del Volkshammer in Prussia. Quindi si hanno delle convinzioni che sembrano riproporre la situazione di scontro frontale che già si era avuta sotto le leggi antisocialiste. E quindi il dibattito subisce indubbiamente, sia per la decisione di Breslau, sia per questa svolta repressiva, subisce indubbiamente, sia per la morte di Engels e l'insicurezza che si sentono questi dirigenti socialdemocratici, subisce indubbiamente un punto d'arresto. Però ecco, e qui vorrei rispondere, insomma, io non ho ottenuto la domanda che veniva fatta sul rapporto tra Bernstein e Kautsky. Cioè, in effetti, fino a un certo punto, Bernstein e Kautsky procedono concordi, e direi anche non soltanto Bernstein e Kautsky, ma anche Weber, cioè tutto il partito si muove dopo, sostanzialmente dopo il 93, questa data fondamentale che sta stato sottolineata da Ritter del lavoro sulla socialdemocrazia, si muovono sostanzialmente su una revisione non aperta, evidentemente, ma su una riconsiderazione dei fondamenti del programma. Tanto è vero che poi Bernstein comincia a scrivere i suoi problemi sul socialismo su una Neue Zeit, richiesto da Kautsky. Cioè, su una, io vi vorrei notare due cose. Primo, appunto, è che scrive questo articolo in piena concordanza con Kautsky, e Kautsky all'inizio non dice niente, anche se dice cose appunto pesanti, nel senso che vi è un'attesa della necessità di un cambiamento. E poi il fatto che è iniziata su una Neue Zeit, cioè su una rivista teorica limitatamente diffusa all'interno del partito. Cioè, diciamo, un po' un limbo in cui certe cose si possono dire senza che nella larga base del partito e anche in certa misura nel quadro medio si abbiano grosse fratture, grossi problemi. E qui entra in gioco la valutazione di Bernstein, che secondo me è ben tratteggiata proprio con il libro di Gustafsson, cioè di un dirigente che nell'ambiente inglese, nel rapporto con i Fabiani, di fronte alla situazione inglese, dà una particolare interpretazione dello sviluppo economico, con quelle accentuazioni riformiste che si diceva. Però ecco, mi sembra interessante notare, cioè sottolineare, che anche al primo grande intervento, al primo grande dibattito sul revisionismo del 1898 a Stoccarda, non si parla di filosofia, ma si parla della revisione programmatica, si parla cioè nettamente della concezione della rivoluzione. E io credo che infatti se si può parlare di una, se si può applicare la matematica visione di una separazione tra teoria e prassi, la si possa cominciare da un male a introdurre solo da questo periodo, cioè quando i marxisti ortodossi si sentono fortemente attaccati da questa crisi generale del marxismo e allora spostano il dibattito completamente sul piano teorico, lasciandone sul piano politico le questioni vanno avanti sotto la direzione, per esempio, che non è riformista, la direzione di Weber, tra l'altro, cioè di un marxista preciso, non di un uomo, è di Weber questa direzione. Ecco, quindi io vedrei, ecco, questo problema del revisionismo in questa prospettiva, e vedrei anche il problema della valutazione di Bernstein, che veniva detto poco fa, appunto, il coraggio che Bernstein ha di dire che siamo un partito riformista. Ecco, secondo me non esiste un'alternativa. Secondo me non esiste assolutamente anche un'alternativa che una storiografia ha utilizzato, che ha dato già i suoi frutti, secondo me, soltanto i suoi frutti, a mio parere, di eccessivi, di una storiografia che vuole i riformisti come i pratici, che vuole da sinistra a nazista come teorici, che è secondo me una cosa assolutamente inapplicabile nella realtà storica. Primo perché il partito viene diretto dai marxisti, sostanzialmente. E si tratta della direzione di un partito che non sono più il gruppetto settario che qualunque cosa lì in fondo importa relativamente poco. Si tratta di un partito di massa che è il primo partito del Reich, in cui una politica non si può reinventare né si vuole affidare a una pratica, ma è sempre un elemento di direzione del preciso che è determinato. Anzi, direi che al contrario, se si confrontano sul piano politico la tattica proposta da Weber nel corso di tutti gli anni 90 con la tattica proposta da Forman, la tattica proposta da Forman è indubbiamente la più astratta. La più astratta proprio perché si fonda sulla assoluta consapevolezza, assoluta incapacità di valutazione della direzione verso la società standard. Mentre invece da parte dei marxisti vi è un tentativo di comprensione di questo problema. Tra l'altro, appunto, io credo che proprio questa una chiara analisi e cronologia di come si svolge, come si arriva a questo dibattito di visionismo, che io ho molto schematicamente illustrato, secondo me, appunto, secondo i miei studi, come si pone, mostrino sostanzialmente questa grossa tensione all'interno proprio del campo marxista, non tanto isolata anche lì, perché tra l'altro anche l'immagine di questo Hausky, che è astratto e completamente al di fuori della politica, che dirige il giornale fondamentale, non soltanto il movimento operaio tedesco, ma della seconda internazionale, volendo a tutti i costi trattare come teorico, astratto e al di fuori della politica, è secondo me un grosso errore di valutazione, tanto più se si pensa che Kowalski entra completamente in una serie di problemi concreti, prendendo posizioni e realizzando spostamenti del partito, come per esempio sulla questione agraria, che addirittura mette in imbarazzo a Weber. Questo ritrovo per quanto, insomma, qui vorrei finire rapidamente per non essere troppo lungo, ecco, proprio per quanto riguarda queste due domande cruciali che venivano poste, che secondo me sono appunto cruciali proprio perché rappresentano un pochino delle domande che sorgono spontanee all'interno di una storiografia, per parere, largamente ideologica, largamente ideologizzata da una serie di elementi di fenomeni storici che si sono manifestati in questo momento. Credo appunto sia giunti anche con questa biografia a un grado di importanza, ma si possa considerare questo benedetto partito sociale democratico come un partito politico, non come una serie appunto di marionette sulle teorie, eccetera. Ecco, molto brevemente e polemicamente, se non si scusa. Ich glaube, wir müssen, wenn wir diese Karte, soll ich Deutsch sagen, soll ich Italienisch sagen, was Deutsch. Wenn wir dieses Problem des Revisionismus betrachten, glaube ich, gibt es eine Sache, die mir sehr wesentlich scheint, die ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was Herr Benuti gesagt hat. Bernstein ist, oder anders. Man hat mit einer gewissen Berechtigung gesagt, dass Bebel die deutsche Sozialdemokratie zu einer Art preußischen Kaserne gemacht hat. Er hat jedenfalls die deutsche Sozialdemokratie zu einer Gesellschaft in sich, Subkultur, das Wort ist neulich gefallen, zu einer Gesellschaft in sich, die vom Staat und von der bestehenden Wirklichkeit im Widerspruch und in Ablehnung der bestehenden Wirklichkeit stand. Das hat im Zeitalter des Sozialistengesetzes der Verfolgung natürlich eine gewisse Berechtigung gehabt. Bernstein ist dadurch, dass er aus Deutschland herausgekommen ist, dass er in der Schweiz war, dass er in England war, hat er den Blick auf die Gesamtheit der sozialistischen Bewegungen oder Arbeiterbewegungen in Europa gehabt. Und es ist, wie Herr Kollege Steurer vorhin gesagt hat, eigentlich die Ehrlichkeit. Er sieht die Verhältnisse, wie sie sind, sagt, was machen wir denn jetzt tatsächlich? Wir machen ja tatsächlich eine revisionistische Politik. Seit 1890 sind die Verbindungen der Arbeiterbewegung in allen Ländern mit der bestehenden Gesellschaft, mit der bestehenden Politik, ob das jetzt in Bayern und Baden-Württemberg ist, ob das in Italien ist, was wir heute Vormittag gesehen haben, was dann also ein bisschen später kommt, aber was sich ja auch vorbereitet dann schon, ob das in England ist, ob das dann schließlich in Frankreich ist mit dem Fall Mitterrand und so weiter. Es in Österreich, der große Unterschied zwischen der Zeit 1890 und der Zeit, an der Viktor Adler dann an der mitarbeitet, sozusagen, und man zum Mitarbeiter des Staates in gewisser Beziehung im Staat eine große Position eingenommen hat. Das erkennt Bernstein und er zeigt eigentlich auf einen Widerspruch, der ja bei Marx und Engels schon liegt, der Widerspruch zwischen dem Theoretiker, dem Propheten, dem Gelehrten, der eine Entwicklung voraussagt, und den Agitatoren, die eine Bewegung aufziehen, die gerade dadurch, dass die Bewegung stark wird, dieser Entwicklung eigentlich widerspricht. Die Entwicklung verläuft anders, nicht zuletzt deshalb, weil es inzwischen in ganz Europa eine starke Arbeiterbewegung gibt, die die Besserung, also gerade also im Beispiel der Verelendungstheorie, die eine Besserung der Verhältnisse erreicht. Und dazu kommt noch gerade in dieser Zeit, ab 1800, Mitte der 90er Jahre, will ich auf die Zeit nicht festlegen, eine neue Konjunktur, eine neue wirtschaftliche Situation, die diese Expansion auch der Arbeiterbewegungen in ganz Europa begünstigt, eine praktische Erfahrung, dass die Arbeiterbewegung ja in Zeiten der Konjunktur eher zunimmt und in Zeiten der Krise eher Rückschläge erleidet. Und dieses Faktum analysiert Bernstein mit großer Klarheit und großer Ehrlichkeit. Und insofern kann sich Bernstein auch als ein legitimer, bei aller seiner Kritik an Marx, eigentlich als ein legitimer Nachfolger ihrer Analyse der Gegenwart fühlen. Das ist ja auch die etwa seine Position. Wir müssen eben mit der marxistischen, dieser Methode ähnlich analytisch vorgehen, wie das Marx und Engels in der Mitte des Jahrhunderts oder in früheren Zeiten gemacht haben. Und insofern ist, glaube ich, Bernstein und der Revisionismus wie der Kollege Steurer gesagt hat, der Versuch, eine Mythologie zu entlarven oder eine überholt erscheinende Mythologie abzubauen und mit großer Ehrlichkeit die tatsächlichen Verhältnisse, wie sie sind, darzulegen. Für Bebel oder auch Adler in Österreich und so weiter, wäre das aber, und da haben Sie sicher recht gehabt, dieses Überbordwerfen ein Verzicht auf einen sehr wesentlichen, auch ideologisch-propagandistischen Faktor. Es ist ein Überbordwerfen eines fast religiösen Glaubens der Arbeiterschaft, und das konnten sie irgendwie nicht, das konnten sie nicht annehmen. Und das ist eigentlich ihre Stärke, obwohl ihre Schwäche die ist, dass sie nun weiter, wie Sie gesagt haben, eine revisionistische oder reformistische Politik führen und gleichzeitig sich zur marxistischen Orthodoxie bekennen. Gerade dieser Widerspruch der Politik der radikalen Phrase bei einem gleichzeitigen reformistischen Pragmatismus, dieser Widerspruch ist für die praktische Politik außerordentlich wichtig gewesen, hat auf kurze Zeit Vorteile gebracht. In weitester Sicht ist es doch eigentlich eine unhaltbare Position geworden und hat früher oder später dann doch dazu geführt, dass, wie Sie richtig gesagt haben, in der einen oder anderen Form, natürlich in der großen, durch die beiden Weltkriege verändert, schließlich ist doch zu einer Art Sieg des Revisionismus gekommen ist. Es ist ganz interessant, ich möchte darauf hinweisen, dass in einem Band der Propyläen-Weltgeschichte die letzte große Edition vom Jahre 1931, also in der, kurz vor der Machtergreifung Hitlers, ein Artikel, jetzt weiß ich nicht mehr von wem, der ist über die Geschichte der Arbeiterbewegung, war ganz offenkundig von einem Anhänger des, ich glaube, wir haben Prodi, non abbiamo qui, c'è Olmi, la Problemweltgeschichte del 31 non è qui nella nostra biblioteca. Non credo, ma non importa. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Jedenfalls endet dieser Artikel über die Geschichte der Arbeiterbewegung dann, Bernstein ist bekämpft worden, aber schließlich hat er doch gesiegt. Das heißt, in den 30er Jahren um 1930 war man in der deutschen Sozialdemokratie weitgehend überzeugt, dass Bernstein schließlich doch Recht gehabt hat und dass das Hineinwachsen der Sozialdemokratie in die bestehenden Staaten, also besonders in die Weimarer Republik oder Deutschland, was eigentlich nachträglich Bernstein Recht gegeben habe. Das wollte ich nur als Ergänzung dazu sagen. Ja, also zunächst möchte ich für die gute Ergänzung danken, die gegeben hat. Er hat auf Voraussetzungen hingewiesen für den Revisionismus Bernsteins, die ich ausgeklammert habe, die auch durch das Auftauchen Bernsteins oder nach dem Auftauchen Bernsteins zwar noch mitwirken, aber doch in ihrem Charakter verändert wurden. Etwa, dass die Stellungnahme Vollmars deutete eine Richtung an, ganz zweifellos, und zwar eine reformistische Richtung, die aber dann durch das Eingreifen Bernsteins einen neuen Charakter gewann, insofern als Bernstein die Sache grundsätzlicher anpasste, explizit Marx und Engels zu revidieren versuchte und dadurch auch den Vorstand und dem marxistischen Zentrum der Partei eine neue Haltung aufnötigte. Die war, fühlte sich nämlich jetzt, zu einer Verteidigung des Erfurter Programms herausgefordert, zu dessen Revision sie vorher geneigt war. Und Bebel hat ja wohl mehrfach der Ansicht Ausdruck verliehen, dass dieses Programm innerhalb einer gewissen Zeit verändert werden müsse. Aber auf dem Parteitag von Hannover vertritt er die Anschauung, nein, jetzt müssen wir dieses Programm bekräftigen, denn jetzt ist die Position so grundsätzlich in Frage gestellt, dass wir da nicht mitmachen können. Also man muss schon sagen, dass durch das Auftreten Bernsteins die Situation sich gewaltig ändert. Es ist natürlich wichtig zu sehen und ist eine gute Ergänzung deshalb, die Schilderung der Situation vorher. Aber mit dem Auftauchen Bernsteins verändert sich die Situation. Und ich glaube, dass ich in dieser Begrenzung auf die Situation des Auftauchens Bernsteins und seiner Wirkungen mein Referat nicht zu korrigieren brauche. Was die Frage betrifft nach der Gegenposition, sie ist tatsächlich bei mir wohl zu kurz gekommen. Luxemburg, und ich kann das verbinden, kann diese Feststellung verbinden mit der Frage, wie weit ist Bernstein als Marxist zu betrachten. Luxemburg lehnte natürlich ab, dass Bernstein nach seinen Äußerungen über, nach der Darlegung seines Revisionismus noch als Marxist zu betrachten sei. In der Forschung wird diese Frage verschieden beantwortet, die beziehungsweise der Zeitpunkt beziehungsweise auch die Positionen, nach denen geurteilt, aufgrund deren das Urteil erfolgt, Marxist, nicht mehr Marxist, wechseln, sind verschieden. Also nach der Auffassung Luxemburgs ist selbstverständlich Bernstein nicht als Marxist zu betrachten, sondern er verlässt Grundpositionen des Marxismus und ist als bürgerlicher Denker, bürgerlicher Politiker anzusehen. Wenn man etwa die Position Luxemburgs in einem Punkt heranziehen wollte, so könnte man das etwa in Bezug auf die Punkte tun, die Bernstein nennt als Stabilisierungsfaktoren des kapitalistischen Systems. Das war die Entwicklung des Kreditsystems, die Entwicklung des Verkehrswesens. Jetzt im Augenblick erinnere ich mich nicht an den dritten Punkt. Jedenfalls behauptet Luxemburg in Bezug auf alle diese drei Faktoren, dass sie den Rhythmus des kapitalistischen Systems beschleunigten und dadurch nicht etwa die Revolution, Krisen verhinderten, sondern Krisen schneller aufeinander folgen lassen würden und mit größerer Notwendigkeit noch und mit größerer Schnelligkeit auf eine Krise hinwirken würde, auf eine Wirtschaftskrise, die dann die Revolution auslösen könne. Was die Revolutionsthese angeht, die von Bernstein ja sehr in Frage gestellt wird und in den Vordergrund seiner Angriffe gestellt wird, war sie deshalb wohl sein Hauptangriffspunkt, weil in der in den Jahren vorher wiederholt Termine für das wahrscheinliche Eintreten der Revolution genannt worden waren. Das wird vor allen Dingen Bebel vorgeworfen, dass er immer wieder neue Termine genannt habe. Der gleiche Vorwurf wendete sich gegen Engels. Und wie auch die Begründung immer war, ob man sich dabei auf politische Entwicklung stützte und sagte, die Wahlerfolge der Sozialdemokratie zwingen das Bürgertum in nächster Zeit dieser raschen Entwicklung des Sozialismus durch reaktionäre Machtanwendung entgegenzutreten und dadurch wird die Revolution ausgelöst, oder ob man sagte, die Revolution wird durch wirtschaftliche Entwicklung heraufgeführt. Man berief sich immer wieder darauf, dass die Revolution bald eintreten würde und bezeichnete demgegenüber alle jede Reformmaßnahme als Flickwerk und setzte sie herab. Man könnte da auch wieder an die Position von Luxemburg anknüpfen, die ja etwa die Gewerkschaftsarbeit nur akzeptierte als positives Erziehungselement für die Entwicklung des subjektiven Faktors, also des Bewusstseins der Arbeiterschaft, das Bewusstsein der Arbeiterschaft allein oder die Entwicklung des Bewusstseins der Arbeiterschaft allein rechtfertige Gewerkschaftsarbeit. Objektiv könne diese Gewerkschaftsarbeit niemals zu einer positiven Entwicklung beitragen. Aber das war gerade die Meinung Bernsteins, dass die Gewerkschaftsarbeit positive Schritte auf dem Wege zum Sozialismus bringen würde. Und darin das ist etwa noch ein weiterer Punkt des Gegensatzes zwischen Bernstein und Luxemburg. Die Fülle dessen, was vor allen Dingen Herr Benvenuti vorgebracht hat, hat mich vielleicht übersehen lassen, bestimmte Punkte, auf die ich antworten müsse. Ja, vielleicht gehe ich noch kurz ein auf die Frage auf das Agrarproblem und auf die Frage der Mittelschicht. Das Agrarproblem bricht schon auf, bevor Bernstein sich seiner annimmt, spielt aber dann in seiner Argumentation doch auch eine Rolle. Er baut es in seine Argumentation ein, insofern er sagt, die Landwirtschaft ist ein Bereich, in dem sich besonders zeigt, dass eine Schicht von kleinen Betrieben nicht abnimmt, sondern zunimmt. Das heißt also, die Konzentration des Kapitals, der entspricht auf der anderen Seite das Anwachsen des Proletariats, wird auf dem Sektor der Landwirtschaft findet nicht statt. Wir müssen damit rechnen, dass diese Schicht von Kleinbesitzern erhalten bleibt. Wir können deshalb nicht damit rechnen, dass bei einer Revolution die Vereinheitlichung des Prozesses schon so weit gediehen ist, dass diese mittlere Schicht weggefallen ist, sondern wir müssen damit rechnen, dass diese Mittelschicht erhalten bleibt und als Problem auch für den sozialistischen Staat bestehen bleibt. Die gleiche Argumentation wendet Bernstein an auf den Bereich der Industrie und sagt, also die gleiche ist etwas falsch gesagt, modifiziert wendet er diesen Gedankengang auch auf die industrielle Welt an, indem er sagt, die Statistiken beweisen, dass auch da mittlere Betriebe sich halten. Sie gehen zwar nach der Bedeutung und der Zahl zurück, aber von einem Verschwinden ist innerhalb einer absehbaren Zeit kann keine Rede sein, sondern bei einem revolutionären Umschwung in naher Zukunft wäre damit zu rechnen, dass ein noch breiter Kreis von Mittelbetrieben erhalten wären, die von der sozialistischen Gesellschaft nicht einfach zu enteignen wären und die eigene Regie zu übernehmen wären, sondern die man erhalten müsse. Und das würde für den Sozialismus ein Problem bedeuten und eine Aufgabe darstellen, der er nicht gewachsen wäre. Er müsste also auch bei seiner politischen Herrschaft die wirtschaftlichen Verhältnisse unverändert lassen. Das ist eines der Argumente, die Bernstein dazu führte, eine Revolution, ein revolutionärer Umschwung in diesem Moment würde uns nicht helfen, sondern im Gegenteil, er würde uns schaden, weil er uns vor unlösbare Probleme stellt. Demgegenüber bietet Bernstein und plädiert die Lösung an, beziehungsweise plädiert für die Lösung der langsamen Vorbereitung auf eine genossenschaftliche Wirtschaft, auf auf Selbstverwaltung auf lokaler Ebene, um das Überhandnehmen des Staates zurückzudrängen. Und er sieht die Möglichkeit, in dieser Richtung zu gehen, schon in dem gegebenen System. Und außer Genossenschaft und außer gewerkschaftlicher Arbeit bietet er dabei stellt dabei die Forderung der Demokratisierung auf allen Ebenen, vor allen Dingen auch in der Kommunalverwaltung, Demokratisierung, die natürlich irgendwann sich auch durchsetzen muss auf der Ebene der deutschen Einzelstaaten, etwa auf der Ebene Preußens, wo das Dreiklassenwahlrecht irgendwann abgeschafft werden muss. Und hier ist die berühmte oder die vielfach erwähnte Inkonsequenz Bernstein auf diesen, in dieser Frage für den Einsatz des politischen Streiks plädiert, um dieses Hindernis der Demokratisierung aus dem Wege zu räumen. Ich glaube nicht, dass darin eine Inkonsequenz Bernsteins liegt, sondern dass sich das ganz gut in sein System einpasst. Das Dreiklassenwahlrecht ist für ihn ein Faktum, das den von ihm gewünschten Prozess abstockt, abblockt und das damit die von ihm gewünschte Entwicklung ganz unmöglich machen würde. Daher verständlich, dass er in diesem Falle ein massives Mittel einsetzen wollte, um dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Ja, vielleicht darf ich es so weit lassen. Ich bitte, Punkte zu nennen, die es Ihnen wichtig erscheinen, dass ich sie aufgreifen sollte. Bitte. Ja, ich würde gerne noch einmal auf das zurückkommen, was Herr Denkel, Herr Steuer und Anfang gesagt haben. Sie haben in Ihren Ausführungen zur Reaktion innerhalb der Partei Namen genannt. Vollmann, David. Welche Gruppen in der Partei haben sich hinter Bernstein gestellt? Wie sah es innerhalb der Gewerkschaften aus, wenn er einen Teilhaber gedacht hatte? Und dazu noch, wie war die Resonanz in der Presse? War sie wirklich so einfach ablehnen? Gab es dann auch der vielleicht in der gewerkschaftlich orientierten Presse Nuance? Ja, also zunächst die Frage der Gewerkschaften. Da ist ganz deutlich, dass Bernstein bei den Gewerkschaften große Sympathien genoss, aber die gingen nur bis zu einem gewissen Grade, und zwar bis zu dem Punkt, wo seine theoretischen Überlegungen die Angriffe oder zusätzliche Angriffe auf die Gewerkschaften hervorzurufen drohte. Wenn man die praktische Reformtätigkeit der Gewerkschaften auf die Formel Bernsteins brachte, dann rief das, wie die Diskussionen der Parteitage zeigten, eine scharfe Reaktion hervor, eben wie die Luxemburgs, die darauf hinzielte, die Gewerkschaften wieder auf die Richtung festzunageln, die allein nach orthodox marxistischer oder vielleicht besser noch nach der Auffassung dieses linken Flügels rechtfertigte, nämlich ihre Aufgabe zur Vorbereitung der Arbeiterschaft auf die revolutionäre Machtergreifung, die Vorbereitung im Sinne der Bewusstseinsbildung des Proletariats. Und durch diese Auffassung wäre die in der Gewerkschaft vorherrschende Richtung gestört worden, die da sich doch weitgehend damit begnügte, reale Vorteile des Augenblicks für die Gewerkschaften herauszuholen und sich auf diese politische Konzeption von Luxemburg keineswegs festlegen lassen wollte. Also die Gewerkschaften waren einerseits positiv gegenüber Bernsteins Vorstoß eingestellt, insofern als er ihrer Praxis entsprach. Sie waren zurückhaltend bis ablehnend, wenn sie die theoretischen Konsequenzen des Gegenschlags mit berücksichtigt. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich damit deutlich gemacht habe, wie ich diese... Ja, und die Diskussion ist in der Presse. Also ja, das ist ganz klar etwa in den sozialistischen Monatsheften etwa kam die revisionistische Anschauung immer wieder zu Wort oder fast einseitig zu Wort. Das war dadurch war die revisionistische Stimme sehr stark vertreten, denn die sozialistischen Monatshefte gewannen ja immer mehr Einfluss, gerade in dieser Zeit und als Vertreter des Revisionismus. Also die Zustimmung der Gewerkschaften zu Bernsteins Grundgedanken ist sicher festzustellen, in den Diskussionen treten dann auch immer wieder Vertreter der Genossenschaften auf, beziehungsweise Abgeordnete, die Verbindungen zum Genossenschaftswesen haben. Sie sehen natürlich sich durch die Bedeutung gerechtfertigt, die Bernstein den Genossenschaften gibt auf dem Weg zum Sozialismus. Allerdings ist ein Unterschied festzustellen zwischen Gewerkschaften und Genossenschaften, insofern als die Partei als solche sich zwar voll hinter die Gewerkschaftspolitik stellt, aber den Genossenschaften gegenüber ja doch distanziertere Stellung einnimmt. Also Gewerkschaften und die ihnen nahestehenden Vertreter, dann Genossenschaften und ihnen nahestehende Vertreter sind für Bernsteins Gedanken zu gewinnen. Was David angeht, so war er vor allen Dingen, neigte er zu Bernsteins Ideen aufgrund seiner Untersuchungen über Land, über Agrarfragen und entwickelte vor allen Dingen die Argumentation Bernsteins in Richtung auf diese Agrarfrage. Ja. Io vorrei dire qualche cosa sull'Italia, Bernstein. Prima vorrei dire qualcosa sull'Inghilterra, Bernstein. Per capire Bernstein bisogna tenere presente che vive in Inghilterra, non solo, ma che era attento, studioso degli scritti di Marx e soprattutto di quella parte degli scritti di Marx che si riferivano all'Inghilterra. Nella relazione del Capitale, Marx, riferendosi sinceramente all'Inghilterra e alla Germania, dice il paese industrialmente più avanzato mostra la sua via al paese che gli cammina dietro nell'industrializzazione, cioè la Germania guarda l'Inghilterra. Marx però si rendeva conto che questa sua teoria perfettamente giusta era contraddetta dal fatto che il movimento operaio inglese, che era più potente numericamente del mondo di allora, non era socialista. E Marx fece degli sforzi alcuni per portarlo, per esempio nella prima internazionale c'è anche un Marx che sa mettere le proprie teorie da parte, lo scrive ad Engels, come segretario della prima internazionale, per avere i sindacati operai inglesi. Allora Marx pensava che un giorno i sindacati operai inglesi sarebbero diventati socialisti rivoluzionari e senza di ciò pensava che una rivoluzione sul continente sarebbe fallita. Perché è nell'Inghilterra che vedeva il centro dello sviluppo politico ed economico mondiale, con tutto giustamente per l'epoca. Ora, questa cosa la vedeva confermata dalle sue ricerche storiche. Noi parliamo di Bernstein, giustamente, come revisionista teorico e politico. C'è anche un Bernstein storico che è interessante perché è uno dei primi storici socialisti che abbiano scoperto qualcosa di nuovo. Cioè un cercatore originale, non solo come cosa, uno che applica il marxismo alla ricerca storica, che gli scoprì i movimenti di sinistra democratica e egualitaria, socialistici nella grande rivoluzione inglese. Nessuno storico inglese aveva preso nota di questi e li scoprì in questo libro in tedesco, non so l'edizione inglese, non ricordo più quando uscì, forse non ricorda, ma insomma un libro in tedesco però fu letto anche dagli studiosi inglesi e poi gli inglesi hanno riconosciuto, gli storici inglesi hanno riconosciuto il loro detto, verso Bernstein, lui vide, cioè che quello che si attribuiva alla rivoluzione francese, cioè la nascita dell'egualitarismo e del socialismo, era già stato anticipato dalla rivoluzione inglese più di un secolo prima, precisamente perché già nel 600 l'Inghilterra era più avanti economicamente alla Francia. Ora, dopo la morte di Marx, si era sviluppato in Inghilterra il passaggio dei sindacati operai inglesi verso il socialismo, era cominciato, per essere più precisi, si svilupperà, giunge alla conclusione nel 1918 soltanto, ma il processo si è iniziato. Però i sindacati operai inglesi, passando al socialismo, cioè creando il partito laburista, che poi fu creato soltanto nel 1900, però i germi c'erano già prima, si orientavano non verso il socialismo rivoluzionario, ma verso un socialismo non marxista, riformista. cioè in due punti fondamentalmente. Anzitutto la cosa essenziale, appunto, utilizzare lo Stato per l'introduzione degli ambiti associazionistici, che in Inghilterra era una rivoluzione, perché prima i sindacati operai inglesi seguivano quella corrente del pensiero inglese, del pensiero borghese inglese, che negava lo Stato, non voleva sapere di legislazione sociale, perché erano, appartenevano a quella corrente che liberisticamente riteneva inutile lo Stato. E invece con Weber, con i Fabiani, i sindacati operai inglesi vanno lentamente verso il socialismo, ma accettando quello che avevano negato in precedenza, cioè la necessità di un intervento dello Stato nella legislazione sociale, non solo dello Stato, dei comuni, in generale dei pubblici poteri, ecco da dove viene l'insistenza di Bernstein della democratizzazione dello Stato attraverso i corpi amministrativi locali e via. Questo per Bernstein aveva un'eco tedesca, perché lo Stato come fattore di movimenti socializzazione c'era già, no, prima ancora in Lassalle, era un'idea di Lassalle in realtà. Lassalle fu il primo nel movimento socialista tedesco a dire che lo Stato poteva essere una gente. Soprattutto in questa parte di Lassalle era stata buttata male dallo stesso movimento lassaliano dopo la sua morte, perché era contraddetta dalle leggi eccezionali di vista, che prima ancora che dalle leggi eccezionali, in generale dalla politica. Ma si ricorda anche da, ancora la tradizione del riformismo prussiano di Stein e di Hartmann, con la Lassalle, anche su Bernstein, credo. Sull'autonomia e le autonomie delle città. Forse, qui non so quanto Bernstein conoscesse la storia prussiana. Chi la conosceva certamente era Lassalle. La conosceva. Ma non so, comunque certamente il riformismo prussiano può direttamente o via la sala aveva un'importanza, ma soprattutto aveva importanza questo fatto inglese, che si creava un paese industriale più avanzato del mondo, finalmente un movimento operaio socialista, ma su vie di riformismo statale e non su vie di rivoluzione antistatale, nonostante le tradizioni liberistiche antistatali del movimento operaio inglese. E anche sulla teoria del valore furono gli inglesi, soprattutto gli Stig, socialista inglese, dimostrarono, quindi possiamo discuterne, che la teoria del valore, del plusvalore, teoria ricardiana, cioè inglese, prodotta da socialisti inglesi prima ancora di Marx, Marx ne cita nel terzo volume delle teorie del plusvalore, non era indispensabile. Cioè, che se la scienza economica non confermava questa teoria, il socialismo come necessità economica rimaneva ugualmente. Perché il socialismo poteva essere dedotto anche da altre teorie economiche, per esempio, persino dalla teoria marginalista o da altre, cosa che in Italia sosterrà, per esempio, Enrico Leone. Ma senza arrivare al marginalismo, anche Grazia Dei sosteneva che la teoria del valore non, lavoro non era indispensabile per lo stabilimento dello sfruttamento e quindi della necessità del socialismo. Io non so se Bernstein conoscesse Grazia Dei, temo di no, perché Bernstein conosceva invece Croce, come il professor Lenne sa meglio di noi, e Croce, abbastanza superficialmente, liquida Grazia Dei in una nota, come uno che fa, dice degli amici, si capisce che Grazia Dei non era all'altezza di Croce in filosofia, però insomma, come economista forse più poi, più nella materia, più nella professione. Ma certo che queste cose Bernstein le prendeva dall'Inghilterra. Quello che Bernstein non vedeva è che la condizione politica della Germania non si avviava nel stesso senso dell'Inghilterra. L'Inghilterra era uno stato tipicamente di classe, se mai c'è stato uno stato di classe era l'Inghilterra. L'aristocrazia aveva il potere politico. Però poi questo stato di classe si modificò pacificamente, senza nessuna rivoluzione, l'aristocrazia ha perso il potere politico a favore della borghesia. E poi la borghesia stessa ha finito col dividere il potere politico con la classe operaia organizzata. Tutto questo pacificamente. Da questo punto di vista, per l'Inghilterra, le previsioni di Bernstein erano giuste. La monarchia inglese non fu un impedimento. Quello che non vedeva bene che la monarchia di Hohenzollern era un impedimento. Tanto è vero che quello che diceva il professor Bandus, che alla fine il revisionismo di Bernstein è penetrato nella socialdemocrazia tedesca, anche non solo nei sindacati come prima del 14 o nelle due partite, ma anche nel partito politico fu alla fine vittorioso, sì, ma dopo la Repubblica di Weimar, cioè per piccola esigua miserabile che fosse la rivoluzione repubblicana del novembre 18, però fu condizione necessaria perché lo Stato potesse essere adoperato a favore delle classi operaie, non solo nella legislazione sociale, perché quello non aveva già fatto Bismarck, ma mettendo fuori legge per una società democrazia, ma proprio in un processo di democratizzazione economica e politica. E a maggior ragione dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando anche altri residui militaristi e feudali che esistevano ancora nella Repubblica sono stati eliminati. Adesso vengo all'Italia, molto brevemente, perché forse qualcuno più vorrà aggiungere qualcosa. Durante questa conferma di quello che diceva l'accordo antiopica, riformista, per quanto devo dire che sono femminista, per chi sempre, guarda, bisognerebbe chiamarlo gradualista, no? Lui si chiamava gradualista. Perché lui si chiamava gradualista, ecco. Ma il mio peccato è che ho peccato scrivendo, anche io ho scritto neanche un riformista. Insomma, riformista gradualista, Durante però scrisse immediatamente a Weber, la cartolina di Genova, ma stavo dicendo, ma io sono d'accordo con voi, contro la scienza. Anzi, firmata a se ne ricordo Durante e Guccio, tutte e due. Chi prese posizione per Berger fu Bonomi. E adesso io non riassumerò la posizione di Bonomi, ma insomma, qui non un po' la biografia. Berger rimase un socialista fino alla sua morte nel 1933, non solo, ma nel 1914 si oppose al voto dei crediti militari. Non il primo giorno, perché il primo giorno anche lui, come tutti, credettero alla pressione zarista russa, ma qualche settimana dopo si oppose ai crediti militari. Voto dei crediti militari, considerava l'imperialismo tedesco responsabile della guerra, fino a un certo punto che Victor Adler gli scrisse, dice: insomma, tu sei per la vittoria dell'Inghilterra, mentre io, malgrado tutto, sarò austriaco, vorrei che la Germania fosse sconfitta. Andò molto avanti, gli altri del Partito Socialista Indipendente, cioè la secessione sinistra, e poi nel 1920 tornò nella socialdemocrazia, ma rimase socialista fino alla fine. Bonomi invece diventò poi liberale, uscendo dal Partito Socialista, prima socialista riformista, poi liberale, come presidente del Consiglio, due volte, 21 e 44, fu presidente del Consiglio, non solo liberale, direi liberale conservatore, certamente meno liberale democratico di Giolitti. A conferma di quello che scriveva Antonio Labriola, con questo concludo, a Kautsky. Nel 1900 diceva, ma io ho incoraggiato all'inizio Berger, perché anch'io penso che bisogna rivedere alcune cose, alcune previsioni della rivoluzione vicina non si sono avverate, c'è una pausa nello sviluppo del socialismo, anzi diceva, Berger ha esagerato, l'osservazione è diventato lui il signor pausa, però dice, quanto ai nostri italiani, dice, stai attento perché i nostri revisionisti di destra o di sinistra, rivoluzionari o riformisti che siano, sono anzitutto dei ministeriali, e quindi da noi tutti vogliono andare al governo, come avevano fatto i vecchi mazziniani. I vecchi mazziniani, previsione non del tutto campata in aria. Ma forse su questo il fatto italiano non è d'accordo, o Pepe vorranno dire qualche cosa, perché invece non nella, forse Pepe lo dirà nella sua relazione, non nella corrente di Durante e non solo in Bonomi, ma invece nella Confederazione Generale del Lavoro, qualche riflessione di tipo berceniano si sviluppa. Posso soltanto ricordare alla signora Hesse che lei ha chiesto sull'atteggiamento dei sindacati. C'è proprio quell'atteggiamento che ho citato ieri, cioè, lasciate che i nostri intellettuali o i nostri ebrei se la vedano fra di loro, noi continuiamo la nostra politica sindacale. È meglio non parlare di tutte queste cose, fare una politica, e questo è anche l'atteggiamento, per esempio, della socialdemocrazia austriaca, che fa una politica in fondo revisionista, bersteiniana, eccetera. Ma guai a confessarlo, perché se si confessa di essere bersteiniani, questo spacca il partito, questo è un pericolo, questo è un indebolimento. Bisogna andare avanti con l'idea che la rivoluzione viene, ma quando viene non si sa, eccetera. Del resto, perché è stato nominato dal collega Lohner, e Engels ha fatto sempre, e Engels è stato rimproverato che lui faccia sempre queste previsioni, la rivoluzione viene, Questo è un tipico atteggiamento, mi ha ricordato, del pietismo tedesco. Engels è cresciuto nell'ambiente del pietismo. Il pietismo tedesco che ogni volta, quello del Gutenberg, fino con giochi algebraici, eccetera, prevedeva la fine del mondo in quel momento, e poi sempre spostato avanti. Qui c'è veramente questo atteggiamento, fine del mondo viene escatologico, che è proprio millenaristico, eccetera. Ed è bene, da quel punto di vista, direi quasi che Bernstein, da un lato, ha qualche cosa in comune con Lenin, cioè che tutte e due rifiutano quel fatalismo millenaristico, se si vuole, attentismo rivoluzionario, cioè di dire la rivoluzione viene ad ogni costo, non bisogna pensare a farla adesso. Sia Bernstein da un lato, senza che Lenin dall'altro lato, dicono no, così non va. Lenin dice la rivoluzione bisogna farla, Bernstein dice la rivoluzione non bisogna farla. Invece l'atteggiamento in mezzo è quello, bisogna sempre parlare della rivoluzione ma mai farla. Diciamo, adesso molto semplificato, non so, ma questo è proprio l'atteggiamento di Kautsky e del marxismo ortodosso, della socialdemocrazia tedesca e austriaca, e in un certo punto forse anche italiana, di parlare sempre della rivoluzione, sapere che lei verrà, ma non parla per il momento, perché adesso non si può farlo, poi dopo non si può, per questa ragione, poi dopo non si può farlo, per l'altra ragione, eccetera. Sì, se però mi scusate, posso aggiungere qualche cosa a quello che ha detto molto bene Valiani sulle ripercussioni del revisionismo in Italia e in particolare a proposito di Bonomi. E quello che c'è di originale, di diverso, insomma, nello sviluppo che ha questa corrente in Italia, che appunto esce fuori dal partito, lo si vede molto bene nel libro di Bonomi, Le rinnovi del socialismo del 1907, dove c'è proprio la svalutazione della lotta politica di classe e quindi del partito come organo della lotta politica di classe. E Bonomi tenta un'operazione politica che non gli riesce naturalmente, no? Spiegalo perché naturalmente. Non gli riesce, l'operazione politica che tenta è questa di collegare la sua sottovalutazione del partito e della lotta politica di classe, insomma, la sua teoria che il partito è uno strumento obsoleto, così come non serve, no? Tenta di collegarla con il sindacalismo rivoluzionario, cioè cerca nelle rinnovi del socialismo di sostenere che la dimostrazione che il partito politico socialista è un qualche cosa di esaurito, un ramo secco, come dirà poi Solardi, no? Qualche anno dopo. Ci sarebbe in questo una convergenza, diciamo, da destra e da sinistra, cioè sia dal suo revisionismo, che appunto è legato a Bernstein, sia da parte dei sindacalisti rivoluzionari, i quali appunto diciamo, criticano quel tipo di partito parlamentare inserito nel sistema della democrazia borghese e oppongono invece a questo il sindacato. No? L'operazione, dicevo, naturalmente non riesce perché era una convergenza tutta teorica che contiene naturalmente una parte di vero, no? Cioè effettivamente c'era questo elemento di sottovalutazione del partito degli uni e degli altri e quindi di una teoria che sosteneva il superamento della lotta politica di classe, di quello che era il nocciolo del socialismo, no? Al quale invece appunto Turati, che in questo senso non è certamente un riformista, rimane sempre fedele per tutta la vita, no? E tuttavia c'è in atto atto una lotta, che non per niente non intenda questa alleanza a sinistra, perché quelli che portano avanti effettivamente sul terreno pratico questo discorso sono i sindacalisti rivoluzionari, insomma, quelli che riescono a in certi momenti ad avere il sopravvento e a superare la linea gradualista, adoperiamo questo termine, insomma, la linea che si riconosce in Filippo Turati come leader, sono i sindacalisti rivoluzionari. Infatti poi cosa accade invece? Che la sinistra composita, quando è il momento della rottura con la destra di Solari e di Bonomi, cioè nel 1911-12, la rivalutazione del partito viene da questa nuova sinistra rivoluzionaria, e se voi rileggete il discorso di Mussolini al congresso di Reggio Emilia, c'è proprio l'attacco contro l'ala bissolatiana che ha preso queste posizioni di estrema destra. C'è lì una rivalutazione del partito, cioè il personaggio che rivaluta la funzione del partito in Italia e quindi anche la funzione della direzione del partito nei confronti del gruppo parlamentare è Mussolini, ovviamente, no? Che era uno che queste cose politicamente le capiva, era in quel momento, infatti, le cose che ha messo in luce De Felice su certi legami tra la sinistra socialista che poi, dalla quale poi nascerà il PC e la Gramsci stesso, no? Fino al momento della neutralità operante, no? Convergenza su posizioni in cui in quel momento il leader era Mussolini, effettivamente corrispondono alla stessa esigenza che questi portavano avanti di una rivalutazione del partito e quindi del momento della lotta politica di classe. Però io aggiungerei che alla concezione di Mussolini, non si parla di Mussolini socialista del partito, si poteva applicare giustamente il rimprovero di Berchner di essere planista, mentre Marx non era nella sua concezione di partito planista. L'accusa di Berchner al planismo di Marx, questa è la parte debole della sua critica, come l'altra parte debole della sua critica di dar la colpa a Hegel. Così come adesso Talmone dice dare la colpa a Rousseau, questi sono innocenti di tali reati colpevoli di altre cose. Il platismo serpeggiava nel movimento socialista europeo con appunto con Mussolini. In Germania non c'era, né con Marx, né con Engels, né con Weber, né con Kautsky, e neppure con Rosa Luxemburg, se mai c'era in Russia con Lenin, se mai altre circostanze. Credo che dobbiamo adesso chiudere. Io esito questa storia. Des Blanquismus, Bernstein versuchte ja diesen Begriff auszuleiten, indem er ihn als Kennzeichen jeder Gewaltanwendung gebrauchte. Und dadurch konnte er natürlich viel mehr Phänomene unter diesem Begriff lassen, als es legitim war. Ja. Also er erreicht die Möglichkeit, den Begriff anzuwenden, dadurch, dass er ihn unzulässigerweise, muss man sagen, ausleitet. Vielleicht darf ich abschließend zur Wirkung des Bernsteinschen Visionismus zwei Gesichtspunkte noch nennen. Einmal das subjektive Empfinden Bernsteins oder sagen wir die subjektive Einschätzung Bernsteins seiner Ideen nach der Revolution von 1918. Da behauptete er nämlich, die Revolution von 1918 in Deutschland sei ein Beweis für seine These, dass in Deutschland nur eine politische Revolution möglich sei, aber nicht eine totale Umwälzung, die auch die wirtschaftlichen Verhältnisse mit erfassen würde. Das zur subjektiven Einschätzung seiner Ideen, was den objektiven Eindruck seiner Vorstellungen angeht, so kann man auf eine Äußerung Kautskys verweisen, die er etwa 1909 wohl vorbrachte, dass allein, und er sagte da sinngemäß, dass allein das Verhalten der deutschen Regierungen verhindere, dass die ganze Partei mit vollem Segel in das Fahrwasser des Revisionismus einschwenke. Die Ideen Bernsteins hätten sicherlich durchgeschlagen, wenn nicht die Verhältnisse, wie sie durch das durch die Haltung der Regierungen und der Gesellschaft in Deutschland eingenommen würde, verhindern würde, dieses vollständige Übergehen der sozialdemokratischen Partei zu revisionistischen Konzeptionen, zu revisionistischen Vorstellungen. Daran sieht man, dass der Einfluss der Gedanken Bernsteins in der Partei, etwa von Kautsky, sehr hoch eingeschätzt wurde. Daran sieht man aber auch, was ihnen hauptsächlich entgegenwirkte, und das war eben die politische und gesellschaftliche Realität des Deutschen Kaiserreiches und seiner Einzelstaaten, gegenüber denen sich das revisionistische Konzept Bernsteins in keinem Fall durchsetzen konnte. Nochmals vielen Dank und tante grazie per tutti gli intervenuti. Dato che domani c'è il lato penale di questo nostro incontro, nel senso che sono i pagamenti, e siete pagati di portare un documento. Quello che c'è, si farebbe una carta di numero della patente, che ci vuole assolutamente un documento.